Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen hier im Glory Life Zentrum. Ja. Danke, Jesus, dass du hier bist. Halleluja. Danke, Jesus. Habt ihr eine Erwartung heute Morgen? Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut. Er hat Gewaltiges vor heute Morgen. Und ich lese mal ganz kurz aus 2. Korinther 4, Vers 6, da heißt es nämlich, aus Finsternis wird Licht leuchten. Amen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wisst ihr was? Heute Morgen wollen wir Jesus Christus begegnen. Seid ihr einverstanden? Weißt du, wenn wir Jesus Christus begegnen, dann begegnen wir dem Heiler, dann begegnen wir dem Wunderwirker, dann begegnen wir dem Erlöser, dann begegnen wir dem, der uns verwandeln kann. Im Angesicht seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt, im Anschauen seines Bildes, 2. Korinther 3, 18, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Und diese Herrlichkeit schauen wir an in seinem Angesicht. Das heißt, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, im Angesicht von Jesus, im Schauen auf ihn, siehst du die Herrlichkeit Gottes, siehst du sein Bild. Und indem du sein Bild siehst, wirst du verwandelt. Amen. Und zwar seelisch, sag mal seelisch, körperlich und geistlich. In jeder Hinsicht. Sag mal zu deinem Nachbarn, lass mich dich noch mal ganz kurz, ganz genau anschauen, weil nach dem Gottesdienst wirst du anders aussehen. Halleluja. Weißt du, Herrn? Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, wer von euch ist denn heute Morgen das allererste Mal in einem Gottesdienst hier bei Glory Life? Streckt einfach mal eure Hände aus, weil die Ordner wollen euch ein kleines Geschenk weitergeben. Hier überall im Raum sind Hände. Einfach ihr Ordner, kann noch ein zusätzlicher Ordner schauen, weil das sind noch Hände, auch hier hinten. Haltet einfach eure Hand so lange ausgestreckt, bis die Ordner da sind, weil sonst können sie es nicht mehr sehen. Genau, okay, ihr habt, hier hinten sind noch zwei. Okay, herzlich willkommen. Super, dass ihr da seid. Wir sind entschieden, heute Morgen wirklich vor das Angesicht Jesu Christi zu kommen und von ihm verwandelt zu werden. Amen. Also lass uns aufstehen zum Anfang, stehen wir einfach mal zusammen auf und lass uns wirklich bereit machen, ins Reich Gottes, ich sage manchmal so gerne, ins Reich Gottes hineinzupressen. Ja, weil Matthäus 11, 12 ist auch eine ganz gute Stelle, da heißt es von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt wird dem Reich Gottes Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Amen, das heißt, es ist da tatsächlich ein Schlüssel in dieser Entschiedenheit, das Reich Gottes an dich zu ziehen. Da gibt es so eine fast gewalttätige Entschiedenheit, weißt du, du kannst heute Morgen hier sein und sagen, ja, ich guck mal schauen, was hier so abgeht und so weiter. Ne? Vielleicht bist du neu hier und guckst erstmal, okay, wie sieht es hier aus und so weiter. Und das ist alles okay, schau dich mal um und dann kannst du aber wieder abschließen und sagen, so, und jetzt bin ich hier und ich reiße das, was Gott für mich hat, an mich. Weil Gott möchte dich beschenken, Gott möchte dich segnen heute Morgen, Gott möchte dir seine Herrlichkeit zeigen heute Morgen und dazu braucht er deine Entschiedenheit, dazu braucht er deine Positionierung, wo du wirklich mit Entschiedenheit dich positionierst. Weißt du, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe und zum Greifen bedeutet, wir müssen greifen. Wer nicht greift, hat nicht. Ja, die neu sind, ich muss euch sagen, wir haben hier so eine Gymnastikübung bei Glory Life. Ich nenne es die Herrlichkeitsgymnastik und die heißt hineingreifen und an uns reißen, empfangen. Hineingreifen und empfangen in Jesu Namen. Und mit dieser Haltung wollen wir heute Morgen reingehen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen in Jesu Namen, Herr, dass du hier bist, dass dein Geist hier ist, Herr, dass deine Herrlichkeit bereits hier ist, deine Gegenwart, Herr. Und wir sind hier heute Morgen, Jesus, um dir von Angesicht zu begegnen, Herr. Und im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt heute Morgen. Und von deinem Angesicht, so hat es Petrus gesagt, kommen Zeiten der Erfrischung, kommt die Ausgießung deines Geistes, Herr. Und wir wollen heute Morgen nichts weniger, als dass dein Geist sich ausgießen kann in unsere Herzen, Herr. Herr, du bist die Antwort auf jede Not, Herr. Du bist die Antwort auf jedes Problem. Du sagst in deinem Wort, dem Müden gibst du neue Kraft, dem Ohnmächtigen mehrst du die Stärke. Herr, die Antwort ist in deinem Angesicht. Die Antwort ist in dir, Herr. Und wir kommen vor dich heute Morgen, Herr, und erwarten, dass von deinem Angesicht her wirklich diese Ströme der Erquickung, diese Ströme der Erfrischung, diese Ströme der Ausgießung auf uns kommen heute Morgen und uns verwandeln in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. Wir sind bereit. Bist du bereit? Halleluja. Frag mal jemand neben dir, bist du bereit? Und dann sag mal jemand anders, und was du dir nicht nimmst, das nehme ich mir. Das soll eine Drohung sein, dass du nur umso entschiedener bist, reinzugehen und das Reich Gottes an dich zu ziehen. Halleluja. Also, bei uns gilt immer, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir haben jetzt auch wirklich endgültig diese Corona-Angst hinter uns gelassen. Halleluja. Amen. Seid ihr da einverstanden? Okay. Weil irgendwann muss man mal wieder normal werden. Halleluja. Preis den Herrn. Also, ihr seid eingeladen, wie immer bei Glory Life, hier vor die Bühne zu kommen, einfach hier gemeinsam mit dem Lobpreisteam Gott zu preisen und zu loben. Und wirklich, aber wie gesagt, also auch wenn du darfst hier bei uns Maske anziehen. Also, das ist nicht verboten, sondern jeder hat nach wie vor Freiheit. Ich sage nur, weißt du, wir lassen uns nicht mehr von irgendwelchen Ängsten leiten oder leben, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist führen, okay? Also, gehen wir voll rein mit dem Lobpreisteam. Valerie leitet uns und dann werden wir erleben, wie sein Geist sich mächtig ausgießt auf jeden, der gewalttätig ist heute Morgen. Ja. Im positiven Sinn. Amen. Los geht's. Halleluja. I just can't get enough of you. I just can't get enough of you. I just can't. I just can't get enough of you. I just can't get enough of you. Of your für deine Liebe. Danke, Herr. Und ich habe heute Morgen so Schleusentore gesehen und dahinter hat sich schon alles gestaut, was Gott vorbereitet hat. Und dann gingen diese Schleusen auf und eigentlich kann keiner mit leeren Händen heute nach Hause gehen, weil es war so viel und es drückt richtig runter. Es ist lauter Wunder und wir können sie empfangen. Einfach und leicht, deine Wunder zu pflücken. Pflück mal noch ein bisschen. Ist noch so viel da. Pflück mal. Gerecht. Du hast den Sieg für mich vollbracht. Durch dich bin ich frei.

Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Jesus ist Sieger. Sing es für alle Zeit. Alles heil. alles heil. Du machst alles wieder heil. Oh, du bist der gute Gott. Da ist nur Liebe und Licht in dir. Du machst alles heil. Du machst alles heil. Ich spüre, wie auch innere Verletzungen wirklich heilen will. Innere Verletzungen, wo du im Herzen Schmerz erfahren hast, wo du ein Trauma erlebt hast. Er will es heil machen. Lass sein Licht und seine Liebe wirklich reinfließen in dein Herz. Mach dich einfach auf. Und er nimmt's einfach raus. Er nimmt es einfach raus. Diesen Stachel, der dir reingelegt worden ist, er nimmt ihn raus aus dir. Deine Liebe, du machst alles heil mit deiner Liebe. Du stellst alles wieder her in unserem Herzen. Du machst alles wieder heil. Oh, oh, oh. Alles fällt ab. Der Wiederhersteller bist. Danke, Herr. Also, beten dich an, Herr. Jesus sagte eben immer zu mir: Geh höher, geh höher. Und während ich höher ging, habe ich gemerkt, da fiel alles andere von mir ab. Und ich habe auch das Gefühl, wir können nur höher gehen, wenn wir alles andere loslassen. Dieses alles andere, das kann sein Symptome, das kann alles Mögliche, das können ja Krankheiten, alles Mögliche sein. Aber wenn wir einfach nur höher gehen, ja, einfach auf Jesus schauen und höher gehen, alles andere loslassen. Und dann war ich oben und dann hatten wir auch immer gesungen, durch seine Wunden sind wir geheilt, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und ich war dann in dieser Wirklichkeit, ja, ich war auf dieser Ebene, in dieser Wirklichkeit drin und habe von dort aus gesungen. Und da möchte Gott uns haben, dass wir wirklich in dieser Wirklichkeit, dass wir geheilt sind, dass wir Sieger sind durch Jesus, alle Zeit. Und Jesus möchte, dass wir wirklich in dieser Wirklichkeit drin sind, verpflanzt sind. Und ja, da sind wir jetzt drin in dieser Wirklichkeit. Gesicht ist dir zugewandt heute Morgen. Wir wollen uns verlieren in dir, Jesus. Vollkommen verlieren in dir. Oh, lass dich übernehmen. Weißt du, das heißt in Apostelgeschichte 3,19 heißt es, kehrt um zu ihm, damit Zeiten der Erquickung kommen von seinem Angesicht her. Also das sind Zeiten der Erquickung für dein Leben. Heute Morgen möchte Gott, wie Valerie vorher schon gesehen hat, wirklich diese Schleusen des Himmels öffnen. Also alles, was aufgestaut ist, möchte er öffnen und er möchte es hineinfließen lassen in dein Leben. Er möchte dich übergießen, jeden Einzelnen hier in diesem Raum, auch du über Livestream. Er möchte dich übergießen mit diesen Strömen lebendigen Wassers. Aber weißt du, es kommt von seinem Angesicht, es kommt von ihm, es kommt nicht durch Menschen, es ist nicht durch Heer, nicht durch menschliche Kraft, sondern es ist durch seinen Geist. Und der Schlüssel dafür ist, wie Sarah schon sagte, der Schlüssel ist, dich verlieren in ihm, alles andere loslassen und dich verlieren in ihm. Indem du ihn anbetest, indem du dich verlierst in ihm, kann er beginnen, seinen Geist auszugießen. Kann er beginnen, seine Heilung auszugießen, seine Befreiung auszugießen, seine Erneuerung auszugießen, seine Liebe auszugießen. Er kann beginnen in dem Moment, wo du wirklich dich seinem Angesicht zuwendest und wo du beginnst, dich in ihm zu verlieren. Halleluja. Also lass uns das zusammen singen, jetzt dieses nächste Lied. You are the one my heart was looking for. You are the one that I adore. Halleluja. Du bist der, nach dem mein Herz Ausschau gehalten hat. Du bist der, den ich anbete. Ja? Und dann heißt es am Schluss, du raubst mir meinen Atem. Ja, lass uns wirklich uns den Atem rauben von ihm. Lass uns wirklich völlig verlieren in ihm. Lass uns völlig übernehmen von ihm. Jesus ist hier. Der Auferstandene ist hier. Er lebt. Und er möchte dir begegnen heute Morgen. Halleluja. Alle zusammen. You are the one my heart was looking for. You are the one that I adore. You are the one my heart was looking for. You are the one that I adore. I see you in your glory. I see you in your power. I see you in your splendor. Holy One, matchless Son. I see you in your glory. I see you in your power. I see you in your splendor. Gegenwart ist hier. Du Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Du bist durch dieses Leiden durchgegangen. Du bist durch die Geißelung gegangen. Du hast dir diese Wunden schlagen lassen. Du hast dir diese Striemen reißen lassen, Herr. Du bist ans Kreuz gegangen, Herr. Und hast zugelassen, Herr, dass jede Schuld, jede Sünde, jede Krankheit, jeder Schmerz auf dich gelegt würde. Du hast es zugelassen, dass für einen Moment du sogar getrennt warst vom Vater. Du hast zugelassen, dass du ins Grab gelegt wurdest, ins Totenreich hinabsteigen musstest, damit wir die Verheißung des Heiligen Geistes empfingen, damit wir die Fülle des Geistes Gottes und damit die Fülle der Heilung, die Fülle der Befreiung, die Fülle des neuen Lebens, die Fülle der Auferstehungskraft empfingen, Herr. Du bist durchgegangen, Herr. Damit wir die Fülle empfingen, Herr, du bist durchgegangen, damit Pfingsten Wirklichkeit werden konnte, Herr. Du bist durchgegangen, Herr, damit dein Geist auf uns fallen konnte, Herr, damit dein Geist uns erneuern konnte, damit dein Geist uns heilen konnte, der Geist des Vaters, der Geist Gottes. Du bist durchgegangen, Herr, damit dein Reich kommen konnte, Herr, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, heute Morgen, Herr, gieß aus auf uns. Oh, gieß aus auf uns. Gieß aus frisch von uns. Auf uns. Gieß aus frisch von deinem Thron. Oh, gieß aus. Come on. Auch über Livestream, da ist Erfrischung. Da ist Erfrischung vom Angesicht des Herrn her. Oh, da ist Erfrischung vom Angesicht des Herrn her heute Morgen. Oh, da ist Erfrischung heute Morgen vom Angesicht Gottes her. Oh, da ist Erfrischung. Oh, da ist Erfrischung. Oh, da ist Erfrischung. Da ist, oh, da ist Erfrischung. Oh, da ist Erfrischung. Oh, come on, Erfrischung. Oh, oh, schreck dich aus nach ihm. Oh, da ist Erfrischung von ihm. Oh, da ist Erfrischung von ihm. Oh, da Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, da ist Erfrischung. Da ist Erfrischung. Oh, Karamanana, streck dich aus, streck dich aus. Bet im Geist, bet im Geist, bet ihn an im Geist. Verlier dich in ihm. Verlier dich in ihm. Verlier dich in ihm. Oh, komm her, Heiliger Geist. Oh, oh, oh, Shekaramanda, la la la la la la la la la la la. Stell dich mal hierher. Oh, streck eure Hände aus. Halleluja. Oh, da ist Erfrischung vom Angesicht des Herrn. Erfrischung von ihm her. Halleluja. Oh, berühr diese beiden gerade jetzt. Erfüll sie neu, Herr, mit deinem Geist. Herr, von Kopf bis Fuß, Herr. Vom Scheitel bis zur Sohle. Füll sie mit deiner Kraft, Herr. Füll sie mit deinem Geist, Herr. Füll sie mit deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, füll sie wie nie zuvor, Herr. Oh, übernimm sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus. More Lord. Hey, abasanda la la la basanda la la. Hey, karamanda la la basanda la la basanda la la la la la. Oh, se karalanda la la la la basanda la la la. Oh, rabasanda la la la la basanda la la la la la la la. Oh, das Meer, das Meer, das Meer, das Meer. Oh, das Meer, das Meer. Oh, se karamando lo lo lo lo se karalala la la la la la. Oh, das Meer. Streck dich aus nach ihm, streck dich aus nach ihm. Jesus, more, more, more Lord, more Lord, Halleluja, more Lord. Oh Jesus, oh Jesus, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung von, oh, von seinem Angesicht, Zeiten der Erfrischung, von innen nach außen, in Jesus Name. Jesus, oh more Lord. Oh, Zeiten der Erfrischung. Streck deine Hände aus. Halleluja. Power. Oh, Erfrischung. Oh, Erfrischung. Jesus. Oh, Erfrischung. Erfrischung. Erfrischung. Oh, Erfrischung. Oh, Erfrischung. Oh, Erfrischung. Oh, Erfrischung. Oh, yes, Lord, da ist Erfrischung. Oh, da ist Erfrischung. Erfrischung. Erfrischung. Erfrischung. Erfrischung. Von seinem Angesicht. Erfrischung. Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke, bang, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Fühlen Sie mehr? Oh ja, fühlen Sie auch mehr? Noch mehr? Oh, Jesus. Zeit der Erfrischung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, yes. Strom. Shakaramando rolobo sandararara. Oh, schreck dich aus. Oh, sa-ra-ra-ra. Oh, ra-ra-ra-ra. Lass uns in ihm verlieren. Oh, oh, oh, oh, Zeiten der Erfrischung. Oh. Weißt du, du kannst auf die Dauer nicht vor dem Angesicht Gottes sein, ohne dass du mit Freude erfüllt wirst. Es ist tatsächlich so, weil im Psalm 16, 11 heißt es, vor seinem Angesicht ist tatsächlich Freude in Fülle. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Yes, Freude. Freude geht von ihm aus. Freude geht von ihm aus. Halleluja. Und das Wort Gottes sagt, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Ein niedergeschlagener Geist stört das Bein aus, das willst du nicht haben. Aber ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Tatscher. Yes, Lord. Oh, ein fröhliches Herz. gesund und tatsächlich. Yeah, yeah, yeah. Freude. Yeah. Oh, Freude. Shakarabasanda da la la. Oh, Shaka. Wow, Jesus. Wow. Wow. Wer will in dieser Zeit keine Freude, ha? Huh? Wer will keine Freude? Amen. Komm, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr. Füll ihn wirklich von innen nach aus. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. More, more, more, more, more, more. Touch him. Oh, Freude! Yay! Jesus. Mein Gottes, oh Shakaraba Sakabaka Bakabaka da la la. Rakabaka Rakabakaba. Oh Schweizer Freude. Halleluja. Shakabarakabarada. Schluss mit Schweizer Käse, jetzt beginnt's mit Schweizer Freude. Halleluja. Oh Shakarakarada. Eieieiei. Shakarabarararara. Oh, rakarar. Da will jemand dich abholen. Oh, more. More. Halleluja. Du bist auch gerade da. Dann nimm gleich mit, ha? Wenn du schon da bist. Halleluja. Oh, Jesus, touch your Lord. Oh, Jesus. Rakamando do do lo bossam da la la la la la la. Oh, sekara la la la la la la. Oh, sekara la la la. Oh, sha-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oh. Oh, oh, oh. Vor seinem Angesicht, das Angesicht von Jesus, da ist Freude in Fülle. Oh, du sagst, was hat es mit Heilungsgottesdienst zu tun? Ich sag dir, wir sind mittendrin, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in der Heilung, gell? Halleluja! Woo, Jesus, fill her, Lord! Jesus. Du hast keine Angst haben vor der Freude, ha? Halleluja. Manche haben immer nur Angst vor der Freude. Sie denken, ja, aber es hat damit zu tun. Weißt du, man verliert die Kontrolle ein bisschen. Und davor haben manche Menschen unheimlich Angst. Aber frag mal die, die dies erleben, die die Freude Gottes erleben. Gib mir mal ein Mikro, ob das irgendwie schädliche Nebenwirkungen hat oder so. Halleluja, Halleluja. Hat es irgendwie gerade, fühlst du dich irgendwie schlecht oder so gerade? Ne? Himmlisch, himmlisch. Himmlisch, ja. Wie im Himmel. Hat keine Nebenwirkungen, oder? Nein. Ne? Halleluja. Das heißt, du würdest eher die doppelte Dosis empfehlen? Ja. Okay, nimm sie. Oh, Jesus. Jesus, touch her, Lord. Fill her, Lord. Fill her, Lord. Oh, more, more, more. Fire, fire, fire, fire, fire. Oh, Shikara, Mann. Ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Oh, more, more, more, more, more, more, more. Jesus. Jesus. Karabasanda karararara. Oh, sokoraga. Gosa kararara. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, sokarara karara. More. Halleluja. Wer will noch mehr? Halleluja. Wer sagt, ich habe schon genug? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, doppelte Portion. Shakarakamando robosanda da da da. E karabasanda da la la manda da da. Oh, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erquickung. Halleluja, Halleluja. Komm, leg mal einfach neben der Person neben dir einfach. Leg einfach mal kurz die Hand auf die Schulter und setz einfach mal frei. Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erfrischung. Auch du über Livestream, wenn du jemanden bei dir hast zu Hause, leg ihm einfach mal gerade jetzt die Hand auf und sag einfach Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Zeitenerfrischung, Zeitenerfrischung, Zeitenerfrischung, Zeitenerfrischung, Zeitenerfrischung. Jesus. Oh, ja, leg mal dem neben dir die Hand auf. Sag von seinem Angesicht her, kommt Freude in Fülle, Freude in Fülle, Freude im Überfluss. Prophetisches Wort für dich heute Morgen. Willst du es hören? Das prophetische Wort hat er mir gerade gesagt. Das heißt, loslassen ist besser als Kontrolle. Amen. Loslassen ist besser als Kontrolle. Weil im Loslassen kann er, indem du loslässt, kann er übernehmen. Halleluja. Und weißt du, wenn er übernimmt, dann übernimmt der Beste, der Schönste, der Stärkste, der Herrlichste. Weißt du, dann begegnest du ihm von Angesicht zu Angesicht. Und weißt du, dann kann es nur gut sein. Wie kann man Angst haben vor Gott? Seine vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Er ist vollkommen, er ist perfekt, er wird niemals etwas tun, was dir schadet. Du musst nicht Angst haben, dass wenn du die Kontrolle loslässt, dass dir dann plötzlich etwas Schädliches von ihm eingeimpft wird. Irgendein Chip oder irgendwas. Rakabakabakabaka. Rakabakabakabaka. Oh, Rakabaka. Höchstens so ein Heiliggeist-Chip. Ja, sodass du einfach, weißt du, dass du einfach verdorben bist für alles andere. So ein Chip, wo du einfach verdorben bist für alles andere. Halleluja. Oh, Sakaraba, Sakarada. Weil du einfach erkannt hast, die Antwort auf alles ist in ihm. Die Antwort auf alles ist einfach mehr von ihm. Ist mehr von seinem Geist. Ist mehr von seiner Herrlichkeit. Halleluja. Weißt du, und er gibt dir gerne, er gibt dir gerne, er gibt dir im Überfluss. Uhu. Jesus. Oh, Shakara Masanda la la la la la la la la la. Oh, Rakamando ro ro ro lo bo shanda ra ra ra ra ra ra. Ya ra ra na na na na na na. Ya ra ra ra ra na do ro ro ro ro. Ya ra ra ra ra na da ra ra. Sha ra ra ra ra do ro ro ro. Sha ra ra ra ra do ro ro ro. Sha ra ra ra ra do ro ro ro. Oh, ra ra ra ra do ro ro ro ro ro ro ro ro ro. Weißt du, er nimmt all diese Enge weg, Herr. Ja, alles, was dich eingeengt hat, eingesperrt hat, innerlich. Weißt du, seine Freude macht dich weit. Das heißt im Psalm 41, er stellt deine Füße auf weiten Raum. Er nimmt diese Enge weg, er nimmt diese Zwänge weg, er nimmt diese Ängste weg, er nimmt diese Sorgen weg. Weißt du, er nimmt diese, alles, was dich krank macht, ja, was dich unnormal macht. Er nimmt es weg. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass tatsächlich unsere ganzen Länder momentan wirklich Befreiung brauchen von einer Angstneurose, die noch in vielen Seelen drin sitzt. Amen. Halleluja. Aber ich sage dir, seine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Amen. Und wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, come on, oh come on, oh come on, oh come on. Eine Ausgießung der Gnade. Also denke nicht, du könntest dir irgendwas verdienen. Denke nicht, du müsstest so sein oder du müsstest so sein. Nein, alles, was er braucht, ist ein offenes Herz. Alles, was er braucht, ist einfach diesen verzweifelten Hunger nach ihm, nach mehr von ihm. Das ist alles, was er braucht. Du musst nicht irgendwie sein, du musst nicht irgendwas bringen, du musst nicht irgendwas vorweisen, sondern alles, was es braucht, ist einfach dein offenes Herz. Halleluja. Halleluja, komm, streck dich nochmal aus. Oh, wir danken dir, Herr, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen, Herr. Von Angesicht zu Angesicht, Herr. Aus purer Gnade, Herr. Du hast uns geliebt, als wir noch Sünder waren, Herr. Du hast alles für uns vollbracht, als wir noch nicht mal Ja dazu sagen konnten, Herr. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, Herr, als du noch niemand gesehen hast, der wirklich entschieden gewesen wäre. Alle haben dich verlassen, aber du bist für sie gestorben, Herr. Und du hast dein Leben gegeben, Herr, weil du geglaubt hast an die Liebe des Vaters, weil du geglaubt hast, Herr, dass am Ende, Herr, dass der Heilige Geist kommen wird und dass er sich ausgießen wird auf alles Fleisch. Halleluja. Und er gießt sich aus in dieser Zeit, Herr. Und dies sind Zeiten der Erfrischung. Und dies sind Zeiten der Erquickung. Und dies sind Zeiten der Neuausgießung. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir sagen mehr, mehr, mehr. Kannst du sagen mehr? Halleluja. Oder sagst du, oh, es ist mir schon zu viel, Hilfe. Mehr, mehr. Wir wollen mehr von ihm, wir wollen mehr von ihm. Wir wollen mehr von Jesus, mehr von seinem Geist, mehr von seiner Herrlichkeit. Mehr von ihm, mehr, mehr, mehr von ihm. Halleluja, Halleluja. Mehr von ihm, schau auf ihn, mehr von ihm. Oh, Sekaramandarara, das ist die Antwort. Mehr von ihm. Jesus, wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen dich sehen in aller deiner Schönheit. Wir wollen dich sehen in aller deiner Herrlichkeit. Wir wollen dich sehen in aller deiner Freude, die du über uns hast. Oh, wir wollen dich sehen in all deiner Leichtigkeit. Oh, wir wollen dich sehen in aller deiner Liebe. Oh, wir wollen dich sehen in all deinen Schmerzen für uns. Oh, wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen dich sehen, den Gekreuzigten. Wir wollen dich sehen, den Auferstandenen und den Verherrlichten. Wir wollen dich sehen, Jesus. Danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass dein Geist hier ist. Jesus, unser Erlöser. Jesus, unser Heiler. Jesus, der Wunderwirker, du bist hier heute Morgen. Und wir sind durch deine Gnade vor dein Angesicht gekommen heute Morgen. Ins Zentrum deiner Herrlichkeit. Direkt an dein Herz, damit du uns von da begegnen kannst. Damit du uns von da dienen kannst. So wie du wirklich bist, so wollen wir dich sehen. Und wir werden verwandelt. Oh, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir werden verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du sagst in deinem Wort, unsere Gesichter werden strahlen vor Freude. Oh Herr, lass diesen Gottesdienst nicht rumgehen, bis nicht jedes Gesicht strahlt vor Freude, so wie dieses Gesicht, das wir vorher gesehen haben im Beamer, dieses Gesicht, das Jesus zeigen soll, wie er strahlt vor Freude, Herr. Wir wollen nicht hier weggehen, ohne dass jeder wirklich von dieser Freude strahlt, von innen nach außen. Halleluja. Oh, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Jesus. Jesus, der Schönste unter Zehntausenden. Halleluja. Es ist so wichtig, wir haben heute Morgen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst und ich bin sicher, eine ganze Reihe von Leuten sind hierher gekommen, einfach weil sie Heilung für ihren Körper wollen. Und das ist eine gute Sache, weil da bist du richtig hier. Aber weißt du, das Entscheidende ist tatsächlich all das Gute, das von Gott kommt. Es kommt aus dieser Begegnung mit ihm. Es kommt von ihm. Er möchte dir begegnen. Er möchte sich dir zeigen. Er möchte, dass du ihn siehst. Weißt du, er möchte, dass du nicht nur die Heilung suchst, sondern er möchte, dass du den Heiler kennenlernst. Weil er ist der Heiler. Er möchte nicht nur, dass du das Wunder suchst, sondern er möchte, dass du den Wunderwirker kennenlernst. Er möchte nicht nur einfach dein Leben verbessern, sondern er möchte, dass du das Leben kennenlernst. Und das ist Jesus. Er ist das Leben. Er ist das vollkommene Leben. Und er sagt im 2. Mose 15, 26, sagte: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Weißt du, nicht irgendeine Kraft, nicht irgendeine Energie. Menschen strecken sich aus nach Energie, nach Kräften, nach allem Möglichen, um Heilung zu bekommen. Aber ich sage dir, es ist nicht irgendeine Energie, es ist nicht irgendeine Kraft, sondern es ist der Herr, dein Arzt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn du dich ausrichtest auf mich, wenn du auf mich schaust, wenn du dich in mir birgst, wenn du zu mir kommst, dann wirst du mich erleben als der, der ich bin. Nämlich der Herr, dein Arzt. Halleluja. Oh, Jesus ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, heißt es im Hebräer 13,8. Das heißt, er ist der Herr, unser Arzt, heute, genauso wie damals im 2. Mose 15, vor 3500 Jahren etwa, oder 400. Genauso wie er in 2000 Jahren sein wird. Er ist derselbe Heiler. Er ist derselbe Arzt. Er ist derselbe, er hat sich nicht geändert. Also lasst uns einfach auf ihn schauen, lasst uns ihn sehen. Lasst uns ihn sehen als der, der er ist. Lass uns einfach vor ihm sein. Jesus ist hier. Der Herr, unser Arzt. Und in Jesaja 35, Vers 5 heißt es, in dieser Zeit, wenn der Messias kommen wird, da ist hier die Rede davon. Wenn also Gott sich ein für alle Mal offenbaren wird, seine Prophetie auf Jesus hin, auf die Zeit, wo Gott sich ein für alle Mal offenbart hat. Er hat sich bereits offenbart im alten Bund, zum Beispiel im 2. Mose, als er sagte, ich bin der Herr, dein Arzt. Aber er hat sich weiter offenbart in Jesus. Und da heißt es prophetisch von dieser Zeit, also von der Zeit, in der wir leben, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Also das ist die Zeit des Messias. Das ist die Zeit des Erlösers. Das ist eine prophetische Schriftstelle hin auf das Kommen von Jesus. Und Jesus ist gekommen. Und ihr Lieben, er ist nicht wieder gegangen. Ja, er ist aufgefahren in den Himmel körperlich. Aber bevor er aufgefahren ist in den Himmel körperlich, hat er gesagt, ich komme wieder. Und zwar in Form des Heiligen Geistes. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich sende euch meinen Stellvertreter. Ich sende den, der von mir reden wird. Ich sende den, der von mir zeugen wird. Ich sende den Geist, der euch mich lebendig machen wird, mich real machen wird. Und weißt du, dieser Geist ist heute Morgen hier, es ist der Heilige Geist. Er macht Jesus real, weißt du? Jeder Geist, der Jesus nicht real macht für die Menschen, ist nicht der Heilige Geist, egal wie viel Kraft er haben mag oder egal was er dir erzählen mag. Aber dieser Geist von Jesus, dieser Heilige Geist, er macht dir Jesus real als der, der er wirklich ist. Der Herr, dein Arzt. Und wenn das geschieht, heißt es, dann werden die blinden Augen aufgetan. Die Ohren der Tauben geöffnet. Ich glaube, dass das heute Morgen hier passiert. Weil er ist hier. Amen. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Ich glaube, dass wir heute Morgen hier einige Hirsche sehen werden. Halleluja. An anderen Stelle heißt es, Maleachi 3, Vers 20 heißt es, wir werden umher springen wie die Mastkälber. Also wir werden nicht nur Hirsche sehen, sondern auch Mastkälber. Frag mal deinen Nachbarn, bist du eher ein Hirsch oder ein Mastkalb? Das geschieht. Jauchzen wird die Zunge des Stummen. Halleluja. Ich glaube, dass Gott hier, das hat er mir stark aufs Herz gelegt, auch schon vor dem Gottesdienst. Ich glaube, dass er einige Menschen wirklich die Sprachstörungen hatten oder Schwierigkeiten mit Reden. Junge, Alte, wie auch immer, Kinder, Erwachsene, dass er sie freisetzen wird heute Morgen, auch über Livestream. Wenn du irgendjemand Stummes kennst, dann sag ihm gerade jetzt, schreib sie ihm, du kannst es ihm ja nicht sagen. Doch, du kannst es sagen, aber vielleicht ist er auch taub. Dann schreib sie ihm, dass er wirklich einschalten soll. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich Zungen lösen wird. Das glaube ich, weil er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Die Augen der Blinden werden aufgetan. Die Ohren der Tauben geöffnet. Die Lahmen springen wie ein Hirsch oder wie ein Mastkalb. Und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, mach dich bereit heute Morgen. Halleluja. Und dann darfst du einen Platz suchen, solange die können. Halleluja. Halleluja. Wir nehmen das Pult runter. Halleluja. Danke, Jesus, damit ich ein bisschen näher komme. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist so gut. Halleluja. Lass mir noch ein bisschen Platz. Sag zu irgendjemandem in deiner Nähe, Gott ist so gut. Halleluja. Besser geht's gar nicht. Halleluja. Und heute sollst du ihn sehen, wie er wirklich ist. Amen. Sagst du deinem Nachbarn, heute sollst du ihn sehen, wie er wirklich ist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, mehr, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Ostern ist noch nicht lang her. Und an Ostern, da haben wir uns einander zugesprochen, der Herr ist auferstanden. Stimmt's? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wenn er auferstanden ist, dann heißt es, er lebt. Wenn er lebt, dann heißt es, dass er real ist. Wenn er real ist und es von ihm heißt, dass er überall gleichzeitig ist, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist, dann ist er heute Morgen hier. Amen. Dann ist er hier in diesem Raum. Halleluja. Er ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Wow. Wow. So habe ich dich auch noch nie gesehen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Jesus ist real. Und du bist hier, um ihm zu begegnen. Er ist hier. Weißt du, das Wort sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Warum ist er mitten unter uns? Um uns zu begegnen. Sag mal zu deinem Nachbarn, auch du brauchst Jesus. So, früher immer so das evangelistische Standardspruch, auch du brauchst Jesus. Ja, es ist wirklich so. Halleluja. Weißt du, was du brauchst? Was du brauchst, ist nicht eine Religion. Was du brauchst, ist nicht irgendwie ein Sammelsurium von Anweisungen, wie du besser leben kannst. Was du brauchst, ist nicht Christentum als Religion oder als Institution, sondern was du brauchst, ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Amen. Was du brauchst, ist Christus. Du brauchst nicht Christentum, sondern du brauchst Christus. Wir brauchen Christus. Ich sag dir, es gibt zu viel christusloses Christentum. Es gibt zu viel Christentum ohne Christus. Zu viel Christentum ohne Begegnung mit Christus. Weißt du, Christentum ist da, wo Christus ist. Und da, wo Christus ist, da begegnet er dir. Und da, wo er dir begegnet, begegnest du ihm. Und da, wo du ihm begegnest, wirst du verwandelt. Amen. Du kannst nicht der Gleiche bleiben. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, ganz egal wie alt du bist, du kannst nicht der Gleiche bleiben. Weißt du, dieser Veränderungsprozess hört nie auf. Weißt du, und es ist so wichtig. Paulus sagt an einer Stelle, und diese Stelle kann man leicht falsch verstehen, jedenfalls in der Elberfelder Übersetzung. Da sagt er nämlich, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Amen. Aber weißt du, damit meint er nicht, dass du dich im in den Werken überschlagen sollst im Sinne von, oh, was kann ich noch alles tun, um Gott zu überzeugen, dass er mich am Ende errettet? Was kann ich noch alles tun, um noch christlicher zu werden? Was kann ich noch besser machen? Was kann ich noch, wie kann ich noch mehr Frucht bringen oder all diese Dinge? Weißt du, nein, es geht letztendlich darum, deine Seele braucht Erlösung. Amen. Deine Seele braucht Erlösung und zwar abgrundtief. Unsere Seele braucht Erlösung. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, ja, Jesus hat ja gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, wird dein Geist erlöst, neu, nach dem Ebenbild Gottes vollkommen geschaffen. Amen. Das heißt, da fehlt es an nichts mehr. Amen. Die neue Schöpfung ist vollkommen. Er sagt, Kolosser 2, Vers 9, in ihm seid ihr vollkommen gemacht. Dein Ich, dein wahres Ich, deine Persönlichkeit, dein Du, dein, das, was dich als Ebenbild Gottes ausmacht, ist in dem Moment vollkommen geschaffen, wo du Jesus Christus in deinem Herzen aufnimmst. Amen. Aber wir von euch wissen auch, dass unsere Seele, also unser Verstand, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, dass es noch Erneuerung braucht. Amen. Ja, sie braucht tatsächlich immer weiter Errettung. Das heißt, an verschiedenen Stellen ist im Neuen Testament davon die Rede, dass wir unsere Seelen retten. Ja? Da steht nicht, dass unsere Seelen schon gerettet sind, sondern sie müssen Schritt für Schritt gerettet werden. Sie müssen immer mehr verwandelt werden, sodass sie immer mehr Jesus begegnen können. Damit sie eines Tages, weißt du, wenn Jesus mit dir durch ist hier auf dieser Erde, dass er dich wirklich als vollkommene Braut, Geist, Seele und Körper empfangen kann. 1. Thessalonicher, Kapitel 5 heißt es, damit Geist, Seele und Körper unsträflich oder untadelig bewahrt werden bis zu dem Tag Christi Jesu. Amen. Das ist ein Prozess. Da ist ein Prozess der Erneuerung. Die Erlösung, die Verwandlung, die Errettung deiner Seele geht immer weiter. Amen. Denke nicht, dass wenn du schon 80 bist oder 85 bist, dass es dann am Ende ist. Ich sage dir, solange du noch hier bist, geht es weiter. Die Verwandlung. Wie viel mehr, wenn du 20 bist? Wirst? Oh, aha. Hadassah, da wird noch viel verwandelt. Halleluja. Preist den Herrn. Aber weißt du, manchmal sind 20-Jährige weiter als manche 70-Jährige. Weil wenn du dein Leben lang stehen geblieben bist und nichts anderes als Religion gelebt hast, kann sein, dass du mit 70 noch nicht da bist, wo andere mit 20 sind. Hm? Amen. Und trotzdem geht es immer weiter. Weißt du, ich will, dass meine Seele immer mehr Jesus ähnlich wird. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und dann muss er sagen, ja, also irgendwo so ganz tief drin, das sehe ich in deinem Geist, sehe ich ja das Licht der neuen Geburt irgendwie flackern, aber ansonsten sieht man es dir wirklich nicht an. Und dann muss er erstmal kräftiges Feuerchen anmachen. Von Paulus schreibt ja davon, dass Holz, Heu und Stroh wird verbrannt, damit Gold, Silber und Edelsteine bleiben. Amen. Und ich will nicht, dass dann erst ein großes Feuer gemacht werden muss, um erstmal alles Mögliche zu verbrennen, weil es alles unverwandelt, unerneuert, unerlöst, unerrettet ist, sodass dann am Ende noch dieser winzige Edelstein der neuen Geburt, dieses Samens, den Jesus in mein Herz hineingesät hat, dass das am Ende übrig bleibt und ich dann wie durchs Feuer hindurch errettet werde. Weißt du, da habe ich keine Lust drauf. Amen. Sondern ich möchte wirklich, dass in diesem Leben, weißt du, dieser Diamant meiner Seele, genauso wie der Diamant deiner Seele, weißt du, deine Seele ist ein Diamant. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Edelstein, du. Es ist... Deine Seele ist wie ein Diamant und dieser Diamant muss geschliffen werden. Er ist ein Rohdiamant, aber er wird geschliffen. Verstehst du? Dieser Diamant muss poliert werden. Dieser Diamant muss erneuert werden. Dieser Diamant muss immer schöner gemacht werden, sodass es immer mehr sichtbar wird. Dass er immer mehr strahlt, dass er immer mehr so strahlt, wie Jesus ist. Du bist auf dem Weg. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es wird immer besser mit dir. Du strahlst schon mehr, als du vor 2 Monaten gestrahlt hast. Hoffentlich. Halleluja. Und weißt du, diese Verwandlung passiert, indem wir ihn anschauen. So passiert die Verwandlung. Und genauso wie so die Verwandlung deiner Seele passiert, die Errettung deiner Seele passiert, indem du ihn anschaust, genauso passiert die Verwandlung deines Körpers, indem du ihn anschaust. Amen. Indem du ihn anschaust, weil er ist nicht nur der Herr, dein Arzt für deine Seele. Er ist nicht nur der Herr, dein Erlöser für deine Seele, sondern er ist der Herr, dein Arzt auch für deinen Körper. Amen. Ich meine, Jesaja konnte es nicht klarer sehen als in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da hat er ihn ja gesehen. Da hat er ihn ja gesehen, nicht nur als uns den Erlöser unserer Seelen, sondern da hat er gesagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Das ist das Wort, das im Hebräischen da steht. In manchen Übersetzungen haben sie dann geschrieben, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und dann kommen die schlauen Theologen und sagen, ja, Leiden, das kann ja alles sein. Es kann ja seelisch sein, es kann ja geistlich sein und so weiter. Aber hier steht im Hebräischen, das kann man im Hebräischen nicht anders verstehen als körperliche Krankheiten. Amen. Und diese körperlichen Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Das ist jetzt die Strafe für die Sünden, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und jetzt kommt's. Und durch seine Striemen ist uns Heilung, und zwar körperliche Heilung geworden. Petrus zitiert diesen Vers und er sagt, durch seine Striemen, 1. Petrus 2, 24, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus war die Verkörperung dieser prophetischen Schau von Jesaja. Amen. Als Jesus kam, war er von Anfang an, in dem Moment jedenfalls, wo er seinen Dienst begann, nicht als Kind, da war das noch nicht sichtbar, aber in dem Moment, als er seinen Dienst begann, war er die Verkörperung dieser Weissagung von Jesaja. Und das kannst du nachlesen, ganz genau, so wird es nämlich da auch gesagt, in Matthäus 8, Vers 16, wo es nämlich heißt von Jesus, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Ich weiß nicht, ist heute ein oder andere Besessene auch hier, ne? Dass du dich kurz meldest. Vielleicht. Okay. Brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Alle Leidenden, die seelisch Leidenden und die körperlich Leidenden. Und jetzt sagt Matthäus weiter, damit nämlich erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und er zitiert Jesaja 53, der nämlich spricht, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Damit erfüllt würde. Sagt so irgendjemand in deiner Nähe, damit erfüllt würde. Jesus wurde oft, muss nicht weitersprechen, sonst muss die ganze, müssen wir die Predigt zweimal halten. Sonst muss die ganze Predigt im Chor, das ist auch nicht schlecht. Dann predigen wir mal so, ich sage einen Satz und ihr sprecht es einfach nach. Das ist so wie früher, ich war mal in so einer ganz traditionellen pietistischen Stunde mal vor vielen Jahren und da war es immer so, hat immer das Harmonium eine Zeile gesungen. Da hat man nicht ein Lied zusammen gesungen, sondern das Harmonium hat eine Zeile gesungen und dann hat es Pause gemacht und dann haben alle nachgesungen. So immer schön im Wechselgesang. Ja. So. Und dann. So hin und her. Okay. Können wir auch machen. Halleluja. Das wäre mal was beim Predigen. Dann geht es vielleicht noch tiefer rein, weil du es bekennst. Ja. Das Wort Gottes. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. So ist es immer mit diesen Ausflügen irgendwo hin. Halleluja. Weißt du, ja. Ja, als Jesus kam, heißt es, er heilte alle Leidenden. Nicht einfach so, weil er jetzt dachte, okay, das wäre jetzt auch mal schön, ich habe einfach jetzt so ein Herz gerade da für diese Kranken und deswegen heile ich sie. Nein, sondern Matthäus sagt, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Mit anderen Worten, damit erfüllt würde, was durch das ganze Alte Testament vorausgesagt wird. Ich habe vorher Jesaja 35 zum Beispiel auch zitiert, was im ganzen Alten Bund immer wieder gesagt wird, nämlich, wenn der Messias kommt, dann wird er nicht nur ein Erlöser sein für unsere Seelen, dann wird er nicht nur geistlich unser Erlöser sein, sondern dann wird er auch der Heiler für unsere Krankheiten sein. Amen. Halleluja, Jesus ist unser Heiler. Amen. Willst du Heilung? Geh zum Heiler. Ja, ich meine, rein menschlich gesehen, auf der menschlichen Ebene, willst du Heilung, gehst du zum Arzt. Ja, also manche machen das. Ja? Und es ist auch nicht schlecht, verstehst du? Ja, manche sagen vielleicht, ich gehe nicht zum Arzt. Okay, aber weißt du, die Ärzte können auch was. Die haben natürliche Möglichkeiten, um dir körperlich zu helfen. Aber wie viele von euch haben schon gemerkt, dass menschliche Ärzte auch an ihre Grenze kommen? Und dass es Dinge gibt, die können sie einfach nicht. Und das sagen sie auch selber. Das können wir nicht, das haben wir nicht in der Hand. Wir können nichts garantieren, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie es zusammenhängt, wie auch immer. Ja, sie kommen an ihre Grenzen. Aber wie viele von euch wissen, dass wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann kommt er niemals an seine Grenzen, weil er der grenzenlose Arzt ist. Er ist nämlich Gott und Gott ist grenzenlos und somit sind seine Möglichkeiten grenzenlos. Und da, wo Menschen keine Möglichkeit mehr sehen, da fängt Gott erst an. Halleluja. Und wenn du ihm begegnest, weißt du, und darauf kam es an. Es heißt hier, Matthäus 8, 16 heißt es, Vers 16 am Anfang heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Welche Leidenden heilte er offensichtlich hier? Alle die, die zu ihm kamen. Wir haben nirgendwo in der Bibel irgendwie einen Bibelvers, der sagen würde, ja, Jesus kam und sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arm gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit hinzusehen und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Und von diesem Moment an wurden alle Kranken in ganz Israel einfach gesund. Steht nicht in der Bibel, oder? Komisch, hm? Hätte er ja auch machen können. Ich meine, wenn er der Herr, unser Arzt ist, er kann ja einfach seinen Fuß hier in Deutschland nach Deutschland setzen und sagen, so, und jetzt werden alle Krankenhäuser leer. Weißt du, das sind manchmal die Argumente, die manchmal Menschen bringen, auch religiöse Leute bringen, wenn sie sagen, ja, wie könnt ihr an Heilung glauben? Da liegen noch so viele Menschen im Krankenhaus und sind krank. Wie geht denn das, wenn Gott wirklich heute noch heilt? Warum sind diese Menschen dann krank? Schau, der Punkt ist ganz einfach der, als Jesus über diese Erde ging, heilte er auch nicht einfach alle Menschen, die auf der Erde damals waren. Sondern er heilte die, die zu ihm kamen. Amen. Warum heilte er die, die zu ihm kamen? Ganz einfach. Und da bin ich beim Punkt. Weil er der Heiler ist. Was du brauchst, ist eine persönliche Begegnung mit ihm, um geheilt zu werden. Du brauchst nicht einfach nur Heilung, sondern du brauchst eine Begegnung mit dem Heiler. Und darauf kam es Gott von Anfang an. Verstehst du? Und das ist der Unterschied zu allen Geistheilern und Esoterikern und so weiter, die versuchen mit irgendwelchen Kräften und Maschinen und was auch immer, Menschen zu heilen. Verstehst du? Ist der Unterschied. Bei diesen Methoden hast du keine Begegnung mit dem, der Heiler ist. Du hast überhaupt keine Begegnung mit irgendjemand, außer vielleicht mit dem Geistheiler. Und mit irgendeiner Energie. Aber weißt du, Gott will nicht, dass du geheilt wirst, einfach durch irgendeine Energie, sondern Gott will dir begegnen. Gott will dich persönlich. Gott will, dass du durch ihn geheilt wirst. Gott will, dass du ihn als den Heiler kennenlernst. Amen. Halleluja. Und deshalb bist du hier heute Morgen. Und er hat schon auf dich gewartet. Amen. Er hat sich schon gefreut auf dich. Er hat sich schon darauf gefreut, dir zu begegnen heute Morgen. Weißt du, es steht nirgendwo in der Bibel, steht, als Jesus über diese Erde ging, dass er irgendjemand, der zu ihm kam, um geheilt zu werden, dass er irgendjemand abgewiesen hätte. Nie. Auch hier heißt es, er heilte alle Leidenden, die zu ihm gebracht wurden. Ja? Alle. Und es steht an mehreren Stellen. Einmal hat ihn der Aussätzige gefragt und hat gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Da hat er nicht gesagt, nein, ich will nicht, du bist die Ausnahme. Ich habe hier alle geheilt, aber jetzt bin ich müde geworden, ich will nicht mehr, komm morgen zum Kaffee wieder. Er hat auch nicht gesagt, die anderen hier, die sind einfach viel bereiter als du, du bist noch nicht so gut, du musst noch ein bisschen mehr fasten, du musst noch ein bisschen mehr dich mal heiliger machen, du musst noch ein bisschen heiliger werden und dann werde ich dir begegnen. Nein, Jesus hat einfach gesagt, ich will, sei gereinigt. Jesus will. Sag mal, Jesus will. Halleluja. Er will dir begegnen. Das ist der entscheidende Punkt. Er will dir begegnen. Weißt du, und Gottesdienste sind eigentlich schlicht und einfach dazu da, um eine Begegnung mit Gott zu initiieren. Gott will eine Begegnung initiieren mit dir. Amen. Er hat dich heute Morgen hierher gezogen, um eine Begegnung mit dir zu initiieren. Und ich sagte, er ist da sehr gut da drin. Also du kannst dich total entspannen, du kannst total locker lassen, du musst nichts machen. Ja? Du musst nicht irgendwie, oh ja, ich muss ihm begegnen. Also manchmal, da wird man auch so verkrampft, da denkt man, oh, ich muss jetzt einmal, ich schaue einfach so lang in meine geschlossenen Augen rein, bis ich Jesus sehe. Und dann verkrampfst du dich so nicht, oh, ich muss Jesus begegnen. Weißt du, er will dir mehr begegnen, als du ihm begegnen willst. Also überlass es einfach ihm. Belass die Begegnung einfach ihm. Und er will dir begegnen heute Morgen als der Herr, dein Arzt. Halleluja. Preist den Herrn. Matthäus 9, Vers 12 bezeichnet Jesus sich selber als unser Arzt. Ja, er sagt dann nämlich an dieser Stelle, da spricht er mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn verurteilt haben, weil er mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Und dann sagt er zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja, mit anderen Worten, Jesus sah sich in der Rolle des Arztes. Manche sagen, deswegen hat er ein weißes Gewand an. Glaube ich jetzt nicht. Das war einfach damals üblich für Leute, die Jünger mit sich geführt haben oder Rabbis und so weiter. Die hatten einfach weiße Gewänder an. Aber weißt du, er sah sich in der Rolle des Arztes. Er sieht sich heute Morgen in der Rolle deines Arztes. Ja, schau einfach mal einen Moment weg von deinem irdischen Arzt und was der gesagt hat. Und weißt du, das ist alles gut und Gott hat auch die irdischen Ärzte geschaffen und er segnet sie mit Fähigkeiten und die Medizin hat gewaltige Fortschritte gemacht die letzten 150 Jahre und das ist wunderbar und das ist auch eine Gabe Gottes. Amen. Aber weißt du, heute Morgen willst du ihm als deinem Arzt begegnen. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Deswegen musst du einfach mal all die anderen Gedanken an deinen irdischen Arzt und was der gesagt hat und was jener gesagt hat und was das Problem hier ist und so weiter. Du musst es einfach mal loslassen. Du musst es einfach mal weglassen. Du musst einfach mal sagen, okay, spielt jetzt mal keine Rolle. Amen. Und dann will er dir begegnen. Halleluja. Psalm 147, Vers 2 bis 3 ist auch eine Weissagung auf ihn, deinen Arzt. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch spüren die Gegenwart von Jesus? Halleluja. Psalm 147, Vers 2 bis 3 heißt es, der Herr baut Jerusalem auf. Die zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Das klingt für mich nach Arzt. Das macht ein Arzt. Er verbindet die Wunden. Also er schaut sich genau an. Was ist Sache? Also Jesus kennt auch jede Ursache, die es vielleicht gibt für irgendetwas. Manchmal gibt es Ursachen für Krankheiten, die du vielleicht gar nicht kennst. Aber er kennt sie. Er weiß, wie er mit jeder Wunde umzugehen hat. Und zwar ganz egal, ob mit einer körperlichen Wunde oder mit einer seelischen Wunde. Und manchmal gibt es auch Zusammenhänge zwischen seelischen Wunden und körperlichen Wunden. Du kannst davon ausgehen, Jesus hat es alles im Blick. Amen. Er weiß es ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, weißt du, er versteht sein Geschäft als Arzt. Ich meine, irdische Ärzte können besser sein oder können schlechter sein. Oder? Sind nicht alle gleich gut. Okay? Aber der himmlische Arzt, es gibt keinen besseren. Amen. Halleluja. Und heute Morgen wollen wir ihm als unserem Heiler begegnen. Ich werde heute nicht lang predigen, sondern wir wollen ihm begegnen. Weißt du, die Begegnung mit ihm ist die Predigt. Also, wie von euch glauben, dass es noch besser ist, als Predigten zu hören, ist einfach Jesus zu begegnen. Und klar, Predigen sind wichtig, weil es heißt auch im Psalm 107, Vers 20, heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Weil Jesus ist das personifizierte Wort. Deswegen ist es bei uns übrigens auch erlaubt, schon während der Predigt geheilt zu werden. Bist du nicht froh? Manche merken vielleicht gar nicht, wie sie schon geheilt werden, weil Jesus dir schon begegnet in deinem Körper. Weißt du, während du das Wort hörst, während du das Wort Gottes gepredigt hörst, während du ihn als deinen Heiler gepredigt hörst, ist er bereits am Wirken. Sind die Engel Gottes schon da und kriegen schon Aufträge von ihm, vom Heiligen Geist, der sagt, hey, schraub mal da im Körper, schraub mal da rum an diesen Metallplatten oder schraub mal da rum an diesen Knochen oder geh mal da rein, du Engel, du kreativer Engel, geh mal da rein und bring mal diese Bauchspeicheldrüse wieder zum Laufen. Gib mal diesem Herzen wieder einen Schucker. Ja, tu diese Leber mal wieder entgiften in Jesu Namen, aber nicht, damit du nachher dich wieder vollsaufen kannst oder so. Halleluja. Ja, weißt du, Gott gibt manchmal solche Gnade. Ich habe das gesehen, wie Gott Alkoholiker berührt, ja, und wirklich übernatürlich Lebern entgiftet. Sogar auf die Gefahr hin, dass sie wieder rückfällig werden. Ich habe gesehen, dass bei Leuten teilweise 2-3 Mal Jesus übernatürliche Entgiftung gemacht hat, obwohl sie wieder zurückgefallen sind. Also Gott ist so gnädig. Amen. Aber irgendwann mal sagt es tiefer, irgendwann mal geht es tiefer rein und du begegnest ihm als deinem Heiler. Du begegnest nicht mehr nur irgendeiner Kraft, sondern du begegnest ihm als deinem Heiler und das verwandelt dich. Weil wenn er als dein Heiler dir begegnet, dann kommt göttliche Gesundheit in dein Leben. Und die von euch wissen, dass es noch besser ist, als ein Heilungswunder zu empfangen, ist es einfach dauerhaft in Gesundheit zu leben. Weil ich sage, manchmal sage ich zu Leuten, die sagen, oh, wir wollen mehr Heilungswunder sehen. Dann sage ich manchmal, ja, das ist schon gut, aber bist du dir auch dessen bewusst, damit mehr Heilungswunder passieren, braucht es mehr Kranke. Ja. Braucht es mehr Leute, die ein Wunder brauchen. Ja. Okay, aber ich verstehe, wie es gemeint ist. Ja. Es ist schon ein gutes Gebet. Halleluja. Weil es gibt genügend Kranke. Amen. So oder so, egal ob wir beten. Es gibt genügend Kranke in der Welt. Und sie brauchen Heilungswunder. Amen. Aber noch besser als Heilungswunder ist, ihn als deinen Heiler zu erkennen, ihn als deinen Heiler anzunehmen, ihm als deinem Heiler zu begegnen und verwandelt zu werden. Halleluja. Und ich glaube, heute Morgen wollen wir ihm begegnen, weißt du, wir wollen ihm begegnen als unserem Heiler. Martina, warst du heute auf der Bühne zum Keyboard? Ja, genau. Kannst du mal nach vorne kommen und einfach mal im Hintergrund spielen, weil ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich heute Morgen eine Begegnung initiieren möchte mit ihm als unserem Heiler. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du sagst, ja, weil das kann sein, weißt du, gerade wenn du seit langem an Symptomen leidest, durch Krankheitsgeschichten durchgegangen bist, ich weiß, das kann sein, da bist du wie müde oder da ist was in deinem Herzen, wo du sagst, oh, ich suche Jesus schon so lang, wo ist er? Ich suche ihn ja als meinen Heiler, ich suche ja seine Hilfe, aber wo ist er? Und vielleicht bist du wie müde geworden auch im Laufe der Zeit. Der Heilige Geist hat mir eine Geschichte für dich gegeben heute Morgen. Das möchte ich dir zum Schluss, bevor Martina, oder du kannst schon beginnen zu spielen im Hintergrund, aber bevor wir wirklich in diese Begegnung auch hineingehen, das möchte ich dir einfach vorlesen aus dem Johannes 20. Von einer Frau, die auch verzweifelt Jesus gesucht hat, weil sie ihn einfach liebte und weil sie einfach wusste, also Jesus war für sie ihr Leben. Diese Frau, die hieß Maria Magdalena. Ja, diese Frau hatte erlebt. Ich meine, wie von euch haben The Chosen gesehen, wie Jesus Maria Magdalena befreit? Starke Sache. Ich meine, ein bisschen gruselig am Anfang die Episode, aber ganz zum Schluss geht es gut aus. Halleluja. Aber weißt du, es war ja real so, diese Frau war besessen. 7 böse Geister hatte sie, lebt in Ehebruch und so weiter. Ihr Leben war total durcheinander, war zerstört. Und Jesus kam und hat sie befreit. Ja? Und ab dem Moment war Jesus ihr Leben. Ja, und Jesus war ihr Ein und Alles. Und sie ist ihm nachgefolgt und sie hat ihn geliebt und sie hat sich so nah wie möglich bei ihm aufgehalten. Und als er gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde, da war sie eine der Ersten, die zum Grab gingen nach dem Sabbat, weil am Sabbat durften die Juden nicht zum Grab. Also direkt nach dem Sabbat, schon im Morgengrauen heißt es, ist sie, oder in der Dämmerung, manche sagen, es war das Abendgrauen am Samstagabend, weil je nachdem, wie man das jüdisch interpretiert, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall war es Dämmerung. Okay? Sie war eine der Ersten, die zum Grab ging. Warum? Weil sie Jesus nahe sein wollte. Und warum? Weil sie unendlichen Schmerz empfand darüber, dass Jesus nicht mehr da war. Und dann lesen wir diese Geschichte, Johannes 20, Vers 11. Heißt es, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Also selbst als Jesus gestorben war, wollte sie ihm noch nahe sein. Und es war für sie ein Schmerz, dass der Leib von Jesus nicht mehr da war. Sie hat ja nicht verstanden, was passiert war. sondern sie dachte, jemand hat diesen Leib gestohlen. Und dieser Jesus war ihr so kostbar. Sie wollte ihm nahe sein. Und sie sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann geht es weiter und dann heißt es, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Also sie sah einfach einen Mann dastehen. Und dieser Mann, also es war Jesus, aber es wusste sie nicht, sprach zu ihr und sagte, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, das war das, was sie dachte, der Gärtner, war naheliegend, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Ich meine, schau dir diese Liebe an von Maria. Sie sagt, ich will ihn wegholen. Ich meine, es war eigentlich total absurd. Sie hatte gar nicht die Kraft, ihn irgendwo wegzuholen. Ich meine, wie hätte sie den Leib von Jesus? Ich meine, es war ein ausgewachsener Mann und sie war eine zarte Frau, sage ich mal. Ja? Wahrscheinlich jedenfalls. Also sie hatte sicher nicht die körperliche Kraft, allein den Leib von Jesus irgendwo hinzuschleifen. Aber sie wollte ihm einfach nahe sein. Sie sagt, hey, sie haben ihn weggeholt. Und wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Ich will diesen Jesus. Ich brauche diesen Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dich so ähnlich gefühlt. Du hast gesagt, ich brauche diesen Jesus. Wo ist er? Irgendwie ist er mir abhandengekommen. Irgendwie in meiner Situation. Ich sehe kein Licht mehr. Ich sehe kein Ende mehr. Ich weiß nicht mehr, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Heilung? Irgendwie ist er mir abhandengekommen. Sie haben ihn weggetragen. Wer auch immer. Irgendwas, vielleicht habe ich gesündigt, haben andere gesündigt, was auch immer, egal, aber irgendwie. Er ist mir abhanden gekommen. Weißt du? Das Interessante ist, sie spricht mit Jesus, aber hat es gar nicht gemerkt. Und dann heißt es, Jesus spricht zu ihr. Maria. Jesus spricht zu dir heute Morgen. Drea. Rosmarie. Daniela, er spricht zu ihr und in dem Moment, wo er ihren Namen sagt, in dem Moment, erkennt sie ihn. Und sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also die Wahrheit ist die, manchmal suchen wir Jesus irgendwo, manchmal suchen wir Hilfe irgendwo, wir strecken uns aus, wir denken, oh, wenn wir das machen, wenn wir jenes machen, manchmal verstricken wir uns auch in natürlichen Versuchen, weißt du, vielleicht haben die Ärzte gesagt, ja, tu langsam, pass einfach auf dich auf, tu dir was Gutes und so weiter und ja, das mag alles seine Berechtigung haben, aber ich sag dir, die wirkliche Hilfe, die wirkliche Antwort ist er. Amen. Und in dem Moment, wo er deinen Namen sagt und wo du ihn erkennst und wo er da ist, ist alles da, was du brauchst. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns unsere Augen schließen, weil Jesus ist da. Du dachtest vielleicht, er ist weit weg. Du dachtest, er hat dich vergessen, was auch immer. Aber weißt du, heute ruft er deinen Namen. Und er sagt, wie auch immer du heißt, weißt du, du kannst deinen Namen einsetzen, Wolfgang oder Peter oder Andrea oder Ingrid oder wie auch immer. Er ruft deinen Namen und plötzlich siehst du, er ist da, er meint dich. Jesus, du bist hier. Und Herr, wo wir vielleicht noch einen Moment waren wie Maria, wo wir hier waren und wir haben gar nicht gemerkt, dass du da bist. Und wir dachten vielleicht noch, ja, das ist dieses, das ist jenes, ja. Du hast vielleicht den Pastor gesehen, einfach das, wie er predigt oder wie auch immer, hast du dazu seine Gedanken gemacht. Aber weißt du, es geht nicht um irgendeinen Pastor, es geht nicht um irgendeinen Prediger, es geht nicht um irgendeinen Menschen, sondern Jesus ruft deinen Namen heute Morgen und er sagt, ich bin da. Ich bin da und ich bin der Herr, dein Arzt. Und Jesus, so danke ich dir, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier in diesem Raum berührst, Herr. Berührst mit deiner heilenden Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du zuallererst, Herr, dass du die zerbrochenen Herzen verbindest, Herr. Herr, dass du Seelen, Herr, die sich fern von dir gefühlt haben, Herr. Die wie dieses Empfinden haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Herr, danke, dass du gerade jetzt ihnen zeigst, dass du da bist. und dass du sie nicht vergessen hast. Ja, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass die Antwort da ist, indem du da bist, ist die Antwort da. Ja. Danke, Herr, dass du diese seelischen Schmerzen gerade jetzt wegnimmst. Danke, Herr, dass du mit deiner heilenden Kraft gerade jetzt kommst, Herr. Da, wo Traumata waren, Herr, da, wo Dinge, die vielleicht bis tief in die Kindheit hineingingen, Herr. So einen weisen Geist, wo wir dachten, unbewusst, unsere Seele dachte, wir müssen uns irgendwie alleine durchs Leben schlagen. Da ist niemand, der uns hilft, da ist niemand, der für uns da ist. Da ist niemand, der sich um uns kümmert, da ist niemand, der sich für uns interessiert. Danke, Jesus, dass du heute Morgen unseren Namen rufst, so wie du damals gesagt hast, Maria. Und in dem Moment wurden ihre Augen geöffnet. Und sie sah, Jesus ist da, mein Herr ist da, mein Meister ist da, mein Heiler ist da. Danke, Herr, dass du unser Heiler da bist, auch bei all denen über Livestream, die über Livestream zuschauen. Danke, dass du da bist als ihr Heiler heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen begegnest, Herr. Herr, aus deiner Natur heraus, der du bist, ich bin der Herr, dein Arzt. So sagen wir jetzt auch im Namen Jesus heute Morgen, egal wie die Krankheit genannt sein mag hier auf der Erde, Herr. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, Geister von Krankheit, hebt euch jetzt hinweg, verlasst diese kostbaren Menschen gerade jetzt, nicht in meiner Autorität und nicht in meinem Namen, sondern in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. In dem Namen von Jesus, dem Heiler. In deinem Namen, Herr. Weil du bist hier. Ich sage jetzt in Jesu Namen, MS weicht jetzt in Jesu Namen. Ich sage Diabetes weicht jetzt, geht raus aus den Körpern. Ich sage jetzt Parkinson verlässt jetzt die Menschen in dem Namen Jesu Christi. Ich sage jetzt in Jesu Namen Hashimoto verlässt jetzt die Menschen in dem Namen Jesus. Halleluja. Herzkrankheit in Jesu Namen, wie auch immer sie genannt sein mag. Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Herzkranzgefäßverengung oder wie auch immer es genannt sein mag. In Jesu Namen verlasse jetzt die Menschen. Halleluja, du bist der Herr, unser Arzt. Danke, Herr, dass du da bist, Herr, und dass du jetzt gerade diese Körper berührst, Herr. In Jesu Namen, ganz egal, wie diese Krankheiten heißen mögen, ganz egal, wie die Organe heißen mögen, die krank sind, Herr. Herr Nieren, Herr Lebern, Herzen, Bauchspeicheldrüsen, in dem Namen Jesus, komm mit deinem Geist gerade jetzt, komm mit deiner heilenden Kraft gerade jetzt. Oh, streck dich einfach aus zu ihm, er ist da, Jesus ist da, Halleluja, Halleluja. Ganz egal, wie der Name deiner Krankheit sein mag, vielleicht ist es ein Name, den sonst kaum jemand kennt, irgendeine seltene Krankheit. Ja, ich glaube, dass Gott heute Morgen einige berührt, die wirklich mit seltenen Krankheiten, mit Namen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, aber Gott berührt dich, er kennt dich mit Namen und das ist die Hauptsache. Und ganz egal, wie Ärzte diese Krankheit genannt haben mögen, in dem Namen Jesu Christi kommt jetzt diese heilende Kraft. Der Herr, dein Arzt, steht vor dir und er ergreift deine Hand. Einfach als ein Zeichen, streck einfach mal eine Hand aus, einfach als ein Zeichen, dass du die Hand von Jesus ergreifst. Halleluja. Und ich sage jetzt auch im Namen Jesus, Bluthochdruck normalisiert sich jetzt in Jesu Christi Namen. Ich sage in dem Namen Jesus, gemäß deinem Wort, du öffnest die Ohren der Tauben. Halleluja. Ich sage gerade jetzt, Schwerhörigkeit geht, Taubheit geht von diesen Ohren. Kreative Kraft kommt hinein in diese Ohren, da wo Trommelfelle zerstört waren, da wo Hörknochen degeneriert waren. In Jesu Namen, da kommt jetzt diese heilende Kraft. Tinnitus, ich befehle dir, jetzt dieses Ohr zu verlassen in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. Ohren seid frei und los, jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke Jesus für diese Begegnung mit dir. Danke Jesus, Herr, dass du die blinden Augen öffnest, Herr. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Haben Sie das letzte Mal hier gehabt, das Zeugnis von der Frau, die plötzlich wieder ganz winzige Bibelstellen oder Bibeltexte lesen konnte, ganz winzig geschrieben, was vorher nicht mehr ging. Halleluja. Wir hatten letztens in der Schweiz, als in der Schweiz war, ein Mann, der nur noch 4% auf einem Ohr gehört hat, wo Gott sein Ohr geöffnet hat. Herr, du bist heute noch dasselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Du öffnest die Ohren der Tauben. Du öffnest die Augen der Blinden. Gerade jetzt, du kannst doch deine Hand einfach auf die Stelle legen, die es vielleicht betrifft. Und gerade jetzt danke ich dir, Herr, dass du der Herr, unser Arzt, jeden Einzelnen jetzt berührt, auch über Livestream. Halleluja. Wenn du noch jemanden kennst, der krank ist, dann sag ihnen jetzt, sie sollen einschalten, weil da ist jetzt die heilende Kraft, die fließt. Ja, es ist nicht nur eine Kraft, sondern es ist der Heiler, der uns begegnet. Ich sage im Namen Jesus, auch Epilepsie weicht. In Jesu Namen, diese epileptischen Anfälle kommen nicht mehr wieder. Ich spreche da Heilung aus jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lahme springen. Das hast du gesagt, Jesus, wenn du kommst, dann werden die Lahmen springen. Und so sage ich jetzt im Namen Jesu Christi, Herr, da wo Bewegungseinschränkungen waren, da wo Schmerzen waren, Herr, in Jesu Namen gehen jetzt diese Schmerzen raus. Diese Bewegungseinschränkungen gehen raus. Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes, Herr. Herr, Ellbogen, Schultergelenke kommen in die Ordnung Gottes, gerade jetzt in dem Namen Jesus, Herr. Kniegelenke, Wirbel in der Wirbelsäule, jetzt in die Ordnung Gottes, in Jesu Christi Namen. Schmerzen gehen raus in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Steh einfach mal auf, wenn du irgendwo Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen in deinem Körper hattest. Steh einfach mal auf. Steh einfach mal auf, da wo du jetzt gerade bist. Weil Jesus berührt dich gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Oder wenn es irgendetwas anderes gibt, einfach wo Gott dich gerade jetzt einfach berührt. Halleluja. Dann steh einfach auf. Steh einfach auf, wenn irgendwo Organe nicht in der Ordnung waren. Sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes. Wenn Ohren taub waren, sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes. Wo Augen blind waren oder schwer fehlsichtig waren. Sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, du bist der Herr, unser Arzt, und du begegnest uns gerade jetzt. In Jesu Namen, jede Autoimmunkrankheit auch. Ich sehe das gerade jetzt im Geist. Jede Autoimmunkrankheit. Jetzt, ich schelte sie in dem Namen Jesus. Und ich sage, weiche, verlasse die Söhne und Töchter gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Nicht mehr wieder. Migräneanfälle hören auf in dem Namen Jesus. Schluss damit in Jesu Namen. Halleluja. Nicht mehr wieder. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Herr, dass Bewegungseinschränkungen jetzt gehen, Herr. Danke, Herr, dass Schmerzen jetzt gehen, Herr. Halleluja. Danke, dass auch Spracheinschränkungen jetzt gehen, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Öffne einfach mal deinen Mund. Wenn du Spracheinschränkungen hattest, öffne einfach mal deinen Mund und beginne einfach mal erstmal in Sprachen zu beten. Oder einfach das, was rauskommt. Leg einfach mal los, auch du über Livestream. Ich glaube, dass heute Morgen Gott wirklich die Zunge der Stummen löst. Halleluja. Halleluja. Oder solche, die stotterten oder die schwer sprechen konnten oder einfach Schwierigkeiten hatten, Worte zu finden. In dem Namen Jesus auch. Demenz und Alzheimer muss weichen in dem Namen Jesus. Halleluja. Rakamana labashi kararara. O korabasa kararara. Oh, fang an, im Geist zu beten. Karabasia dararara mashandararara. O sakarara. Wir kommen zu dir, unserem Heiler Jesus. Oh, wir kehren um zu dir, Herr. Halleluja. Wir kehren unser Angesicht hin zu deinem Angesicht, Herr. Und Zeiten der Erquickung kommen von deinem Angesicht, Herr. Oh, und jetzt in dem Namen Jesus, die Zunge des Stummen löst sich, Herr. Die Ohren der Tauben öffnen sich, Herr. Die Augen der Blinden öffnen sich, Herr. Und die Lahmen springen in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Und Herr, ich setze kreative Wunder frei hier in diesem Raum, Herr. Herr, Wunder der Auflösung, Herr. Herr, da wo Knoten waren, wo Tumore waren, wo Dinge waren im Körper, die da nicht reingehören. Ich setze jetzt wirklich diese Kraft der Auflösung frei hier im Raum. Danke, Herr, dass du unser Heiler bist, Herr. Und dass du berührst, gerade jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Geh einfach in deine Heilung hinein, gerade jetzt. Geh im Glauben da hinein. Wenn es irgendwas gab, was du vielleicht vorher nicht tun konntest, irgendwie eine Bewegungseinschränkung hattest, irgendwie ein Schmerz hattest, beginn einfach dich zu bewegen. Fühl dich einfach frei, hier im Raum rumzulaufen. Der Heiler ist hier. Wir sind im geschützten Rahmen. Jesus ist hier. Er begegnet dir. Weißt du, er hat zu der Frau mit dem verdorrten Hand, hat er gesagt, oder zu dem Mann hat er gesagt, strecke deine Hand aus. Zu der Frau mit dem gekrümmten Rücken hat er gesagt, sei gerade. Und in dem Moment, wo die Person es getan hat, in dem Moment ist es passiert. In Jesu Namen. Magen-Darm wird geheilt. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Die Schmerzen gehen jetzt. Halleluja. Ergreif es. Ergreif es gerade jetzt. In Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du vorher deine Schulter nicht bewegen konntest, beginn aber deine Schulter zu bewegen. Wenn du vorher nicht stehen konntest, steh einfach mal. Geh einen ersten Schritt. Verstehst du? Einfach einen ersten Schritt. Halte im Glauben aus. Schau, bei Jesus war es immer so, die Leute mussten ihre Heilung immer gleich aktivieren. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er hat nicht nur gesagt, sei geheilt, sondern er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh. Halleluja. Er hat sie dazu herausgefordert, etwas zu tun im Glauben. Wenn du ein schwerhöriges Ohr hattest, dann schnipp mal an deinem Ohr und schau mal, ob es lauter geworden ist. Wenn du nicht richtig sehen konntest, dann setz mal deine Brille ab oder vielleicht hast du auch gar keine, aber wie auch immer, dann schau einfach mal in die Weite oder in die Nähe oder ins Licht, wo du siehst, was mit den Punkten und was mit den Strichen ist, die vielleicht vorher da waren, weil du vielleicht grauen Star hattest oder was auch immer. Aber halte gerade jetzt Ausschau nach deiner Heilung. Halte gerade jetzt Ausschau nach deiner Heilung. Halleluja. Danke, Jesus. Du darfst dich auch frei im Raum bewegen. Fühl dich völlig frei. Wenn du vorher nicht richtig laufen konntest, weißt du, sag nicht, ja, ich kann jetzt gerade nicht laufen, das muss ich zu Hause testen. Nein, du kannst jetzt alles testen. Du kannst jetzt rennen, du kannst hier im Raum herumrennen, du kannst die Treppen hier im Haus hoch und runter laufen, du kannst alles tun. Du kannst einen Purzelbaum schlagen, du kannst Kniebeugen machen. Alles, was du vorher nicht tun konntest, oder Liegestützen, alles, was du vorher nicht tun konntest, kannst du jetzt machen. Halleluja. Also check es, weil der Heiler ist hier. Der Heiler ist hier. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wer von denen, wo du wirklich etwas testen kannst, wo du etwas checken kannst, wer merkt, dass Schmerzen gegangen sind oder Bewegungseinschränkungen gerade jetzt gegangen sind? Bei dir? Ja, bei dir auch? Wo noch? Streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, wenn Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen jetzt gegangen sind, ich sehe die Hände. Ist noch jemand? Ist noch jemand? Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre für das, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert gerade? Aha. Okay, dein Sprechen hat sich gelöst. Wie hast du das gemerkt? Was war das Problem? Also ich glaube, ich bin halt heute gekommen, um genau das zu empfangen. Das ist schon von klein auf. Ja. Yeah. Und ich bin gekommen irgendwie mit einer Erwartung. Das Stottern ist von genau, klein auf. Genau, und jetzt ist es, glaube ich, weg. Halleluja. Preis den Herrn, ich höre auch nichts mehr. Danke, Jesus. Sag mir einfach mal ganz schnell nach. Fischers Fitz, frisch, Fische, frische. Fischers Fritz, Fisch, frische, Fische. Okay, das war so gut wie ich. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du schreibst mir einfach noch eine E-Mail einfach. Du checkst es auch in verschiedenen Situationen und dann schreibst du mir einfach eine E-Mail, was passiert ist von deiner Freisetzung. Halleluja. Wer hat jetzt gerade noch was erlebt, wo du gemerkt hast, ja, bei dir, was ist bei dir passiert? Ich habe die ganze letzte Zeit daheim nicht laufen können. Noch nicht mal in der Wohnung. Okay. Und jetzt? Und deswegen bin ich heute Morgen dahergekommen. Und was ist jetzt passiert? Und jetzt kann ich laufen. Und jetzt geht okay, dann lauf mal ein bisschen. Komm. Woo! Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Das ging wie lange nicht mehr? Mindestens 3 oder 4 Wochen. Okay, das heißt, du konntest nicht mal in deiner Wohnung mehr laufen? Nicht mal in der Wohnung. Nicht. Hattest du einen Rollstuhl dann oder was? Oder einen Rollator? Abgeschnitzt von da, abgeschnitzt an den Möbel, überall abgeschnitzt und dann. Okay. Und jetzt hast du plötzlich gemerkt, hast du irgendeine Kraft gespürt oder irgendwas? Ja. Ja. Seit dem Morgen, wo ich da war. Jetzt kannst du, schon als du in den Gottesdienst kamst, hat es begonnen. Ja, dort hat es schon angefangen. Ja. Da hat es schon angefangen. Ja. Lauf noch mal ein bisschen. Komm, lauf mal auf die Kamera zu. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Halleluja. Preis den Herrn. Also für jemanden, der keinen Meter mehr laufen konnte, läufst du erstaunlich gut. Ja. Das ist schon fast Mastkalb verdächtig. Halleluja. Danke, Jesus. Der Rina hat am Freitag noch für mich gebetet. Am Telefon? Am Telefon. Ah, okay. Und hat jemand für dich gebetet? Die hat für mich gebetet. Weißt du, Herr? Wo sie fertig war, habe ich gemerkt, dass es ein bisschen besser wird. Und okay. Habe ich zugesagt, wenn es um Sonntag geht, dann komme ich doch her und jetzt geht's und jetzt bin ich hergekommen. Halleluja! Und Gott hat dich geheilt. Danke, Jesus. Spring weiter. Halleluja! Gott ist gut. Amen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jetzt pass auf. Wir wollen heute Morgen noch etwas machen. Deswegen kürze ich das ein bisschen ab mit den Zeugnissen. Wir wollen heute Morgen nämlich noch etwas machen. Es wird noch mehr Zeugnisse geben. Wir wollen noch etwas machen, weil Jesus ist unser Heiler. Aber er hat sich festgelegt, durch uns zu wirken. Amen. Durch jeden von uns. Jeder von uns, der Jesus in seinem Herzen hat, ist ein potenzieller Heiler. Jesus hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Amen. Und deswegen möchte ich heute Morgen in aller Kürze, 5 Minuten, ja, wir machen das bei uns in der Glory Life Schule, machen wir das ausführlich demnächst auch wieder, gebe ich dir einen 5-minütigen Heilungsworkshop, okay? 5 Minuten Heilungsworkshop. Amen. Und dann wird der Herr, der Heiler, Jesus, der Heiler, durch jeden von uns wirken. Und dann werden noch mehr Wunder passieren gleich jetzt. Bist du da bereit? Halleluja. Ganz kurz, in aller Kürze. Es gibt im Wesentlichen drei Gaben, die Gott gebraucht beim Heilen der Kranken. Jesus hat ja gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Diejenigen, die glauben. Die erste Gabe, von der auch in 1. Korinther 12, Vers 9 die Rede ist, ist die Gabe des Glaubens. Was ist die Gabe des Glaubens? Die Gabe des Glaubens ist ganz schlicht und einfach eine Entschiedenheit, nichts anderes zu akzeptieren, als das passiert, was du sprichst. Amen. Beispiel für Gabe des Glaubens ist Paulus, der zu der Magd mit dem Wahrsagegeist gesprochen hat. Kennst du die Geschichte? Die hat ihn genervt mit ihrem Dämon, der zwar die Wahrheit gesagt hat, aber es war trotzdem ein Dämon. Und die ist immer hinter ihm hergelaufen, das hat ihn genervt. Die Frau wollte nicht frei werden. Ihre Herren wollten auch nicht, dass sie frei wird. Aber Paulus, in Paulus stand es auf und er hat sie umgedreht und hat sie angesprochen und hat gesagt, im Namen Jesu Christi, du unreiner Geist, fahr aus ihr. Und in dem Moment hat er nichts anderes akzeptiert, als dass dieser Geist ausfährt. Und deswegen musste er ausfahren, sogar obwohl die Frau es gar nicht wollte. Das ist die Gabe des Glaubens. Amen. Und heute Morgen möchte ich in dir die Gabe des Glaubens aktivieren. Wir werden heute Gebete sprechen füreinander. Wir werden füreinander beten und Heilung freisetzen. Und wir werden mit dieser Überzeugung sprechen, dass wenn du sprichst, weißt du, Jesus hat nie gesagt, betet für die Kranken. Das hat er nie gesagt. Er hat immer gesagt, heilt die Kranken. Was heißt es? Wenn du Kranke heilst, dann erwartest du, dass sie gesund sind. Ich meine, wer sagt, ich heile dich, sagt dann hinterher, ja, mal schauen, ob es geworden ist, verstehst du? Das ist die Haltung von vielen Christen beim Gebet ist, okay, jetzt bete ich und dann bete ich alles, was mir so einfällt und dann gucke ich mal, ist jetzt passiert oder ist nicht passiert. Ah, ist passiert? Ah, leider nicht. Okay, tut mir leid, lass nochmal jemand anders für dich beten. Nein, so beten wir nicht. Amen. Sondern wir sprechen mit der Entschiedenheit, wir sprechen mit dem Blick, dass wir nichts anderes akzeptieren und erwarten, als das passiert, was wir sagen. Das heißt, du schaust, wenn du jemanden anschaust und du sagst, wow, der hat jetzt zum Beispiel Schmerzen im Fuß. Beispiel Fersensporn. Ist jemand hier gerade, der Fersensporn hat irgendwo im Fuß? Also irgendwie so Schmerzen an der Fußsohle. Ist da gerade jemand? Du, aha, interessant, siehst du? Weil das habe ich jetzt gerade, während ich hier stehe. Das ist meistens kein Zufall. Na, steh mal auf. Halleluja. Also, dann sagen wir, also im Rechten, oder was? Ja. Ja, okay. Da sind also Schmerzen da in dem Fuß. Ja, jetzt geht's gerade, schade. Das ist schon passiert, oder? Dann kann man so schlecht demonstrieren. Aber weißt du, wenn du, nee, es wird nicht mehr kommen, es ist schon weg. Ah, schade. Aber, Herr, du bist immer so schnell. Okay. Ja, aber ich demonstriere es trotzdem nochmal. Weißt du, wie kannst du beten? Du kannst sagen, okay, Herr, jetzt bete ich, dass dieser Schmerz weggeht und dass sie befreit wird von diesem Schmerz und so weiter. Und dann sage ich, ja, jetzt guck mal, ist der Schmerz noch da? Und dann sucht man den Schmerz so und sagt, ah ja, ganz bisschen ist noch da. Und wer will ihn suchen, wird er wieder stärker. Und dann ist er plötzlich wieder da. Das ist das Gegenteil von Glauben. Glauben ist, im Namen Jesus, Schmerz raus jetzt und für immer. Und nichts anderes. Und du akzeptierst nichts anderes. Und dann sagst du, so, ist der Schmerz weg. Ja. Amen. Halleluja. Verstehst du? Du kannst so und so fragen. Du kannst sagen, ist der Schmerz weg? Oder du kannst sagen, ist der Schmerz weg? Ja. Verstehst du, wenn er mir sagt, ist der Schmerz weg, dann erwartest du nichts anderes, als dass er weg ist. Und so sollten wir füreinander beten und so sollten wir auch unsere Heilung empfangen. Amen, darfst du dich wieder hinsetzen, der Schmerz ist ja weg. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Gott hat sich schon geheilt während dem Gottesdienst. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Aber verstehst du, so beten wir im Glauben. Zweite Gabe. Moment, ich mache meinen Heilungsworkshop noch kurz zu Ende, dann ihr werdet alle geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Zweite Gabe ist Heilungsgabe. Heilungsgabe ist ganz einfach. Heilungsgabe ist der Strom, der durch deine Hand fließt, wenn du das tust, was Jesus sagt. Ja, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja? Einfach, oh, jetzt kommt der Strom. Ja, das ist der Strom, das ist der Strom, der Strom, der Strom. Also ich mache gar nichts weiter, sondern ich lasse einfach nur den Strom rein. Halleluja. Es ist ziemlich einfach. Heilung ist ziemlich einfach. Einfach das tun, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel sagt. Hände auflegen und ja, Strom rein. Jesus. Das ist der Strom. Ja? Das ist die Heilungskraft. Du kannst in Heilung operieren. Jesus hat gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Also er hat nicht gesagt, diejenigen, die ein spezielles Seminar besucht haben oder die auf der Bibelschule waren, sondern er hat gesagt, diejenigen, die glauben. Du kannst erwarten, dass wenn du Hände auflegst, dass der Strom Gottes durch dich durchfließt. Dritte Gabe, ich mache ganz schnell, wie gesagt, kommt in die Glory Life Schule zu uns. Wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, ich werde jetzt im Mai werde ich noch beginnen mit dem Heilungsworkshop ausführlicher. Also wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, komm dahin, da kriegst du es ausführlich. Jetzt in 5 Minuten schnell durchlaufen. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Drittes ist Gabe der Wunderwirkung. Das ist die dritte Gabe im Zusammenhang mit Heilung. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen, ist die wörtliche Übersetzung. 1. Korinther 12, Vers 9. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du betätigst etwas, während du jemanden dienst. Du hast gerade gesehen, bei Heilung ist einfach nur Hand auflegen, Strom fließen lassen, nichts weiter tun, einfach Strom fließen lassen. Wunderwirkung ist Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du lässt dich vom Heiligen Geist führen und du sagst, Herr, was soll ich tun? Wie soll ich vorgehen? Ja, jemand sagt dir zum Beispiel, was ich, oh, ich habe totale Probleme mit der Lendenwirbelsäule, habe da totale Schmerzen. Dann fragst du den Heiligen Geist, wie soll ich vorgehen? Ist hier irgendwie jemand mit der Lendenwirbelsäule da mit Problemen hier so in dem unteren Rückenbereich bei dir? Okay, pass auf, dann komm kurz her. Dann zeige ich mal den Leuten, was ich da zum Beispiel jetzt machen würde. Halleluja. Bring mal schnell 2 Stühle her. 2 Stühle gegenüber. Moment, ich kann nur für eine beten. Die anderen kommen ja gleich. Halleluja. Die anderen kommen ja gleich, weil wir machen es gleich füreinander. Genau. So. Okay. Du darfst dich einfach in den Stuhl da nach hinten setzen. Einfach richtig rein in den Stuhl. So, jetzt, du kannst jetzt einfach sagen, okay, Lendenwirbelsäule, ja gut, mit der Heilungsgabe kann ich einfach meine Hand da drauflegen, kann einfach sagen, Heilung rein. Oh ja, okay, geht schon los, ist schnell wieder weg. Halleluja. Okay, weil es geht jetzt um Wunderwirkung. Ja, dann fließt der Strom einfach durch den Körper durch. Ja, und er kann auch die Lendenwirbelsäule erreichen. Aber manchmal ist es wichtig, einfach, du musst einfach auf den Heiligen Geist hören. Manchmal ist es wichtig, einfach, dass du etwas betätigst. Das heißt, dass du etwas aktivierst. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Problem mit der Lendenwirbelsäule hat, das gleiche übrigens auch, wenn er ein Problem zum Beispiel mit dem Steißbein hat oder auch unter Umständen mit den Beinen, da Schmerzen hat, irgendwas strahlt aus in die Beine. Oder es kann sogar auch wirksam sein, wenn jemand Probleme im Unterleib hat oder so. Auch da würde ich Folgendes einfach machen. Ich sage einfach zu der Person, rutsch mal ganz nach hinten in den Stuhl rein, so bist du eh schon, ja. Und dann gib mir mal einfach deine beiden Beine, ja. So, und dann mache ich, also du sitzt genau richtig, super, das ist optimal, danke Jesus. Da könnt ihr nämlich sehen, wenn ihr jetzt hier in der Nähe seid, dann könnt ihr sehen, dass die Beine etwas unterschiedlich lang sind. Ja? Könnt ihr sehen? So ein Zentimeter Unterschied. Genau kannst du sehen hier, wenn du hier den Finger drauf legst, ja, und zusammen gehst, ja, dann siehst du ja, es ist knapper Zentimeter, ist der Unterschied. Das heißt nicht unbedingt, dass die Beine unterschiedlich lang sind, sondern das heißt einfach, dass auch was verschoben ist am Becken oder Lendenwirbelsäule. Auch wenn jemand Becken, Hüftprobleme hat, kann das sein. Ja. Also, was mache ich? Dann sage ich einfach, okay, gib deine Beine nochmal her und sage jetzt in dem Namen Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes befehle ich jetzt dieser Lendenwirbel in die Ordnung. Guck mal, siehst du, was hier passiert? Siehst du? Gott zieht das eine Bein zurück. Machst du das? Nein. Nein, sie macht es nicht, verstehst du? Dehnung. In Jesu Namen. Du musst einfach Gott machen lassen. Das ist die Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringt. Also ich mache was und Gott macht seins. Neulich habe ich für Irinas Tante gebetet, die gar nicht an Jesus gläubig ist, aber sie hat gesehen im Internet, dass bei uns Leute gesund werden und sie hat gesagt, ich habe totale Hüftprobleme, bet für mich. Und ich habe ihr die Hände auf die Hüfte gelegt und sofort hat die Hüfte begonnen zu rotieren und ich habe sie gefragt, machst du das? Hat sie gesagt, nee, ich mache das nicht. Habe ich gesagt, ja, ich mache es auch nicht. Hat sie gesagt, ja, das merke ich. Dann habe ich gesagt, ja, wer macht's dann? Dann muss Gott sein. Amen. Und dann am nächsten Tag, Halleluja, ja, am nächsten Tag hat sie Irina eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, zum ersten Mal, sie spielt immer Tennis, zum ersten Mal seit langem hat sie wieder ohne Schmerzen Tennis gespielt. Preist den Herrn, Halleluja. Und jetzt liest sie gerade mein erstes Buch, Halleluja. Preist den Herrn, danke Jesus. Guck mal, oh Gott ist hier immer noch am. Also bei der, verrückt, bei der Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen, ist immer wichtig, du bleibst einfach so lang drauf. Ich ziehe ja nicht, ja, ich mache gar nichts, verstehst? Sie macht auch nichts. Sondern Gott ist da einfach am Hin- und Herschieben. Ja? Und bei der Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen, ist einfach so, du lässt einfach Gott so lange wirken, bis er fertig ist. Okay? Und in dem Fall ist ganz einfach, du merkst ganz einfach, wann er fertig ist, nämlich dann, wenn die Beine auf der gleichen Länge sind und zur Ruhe gekommen sind. Dann merkst du es. Ja, das passiert jetzt gerade. Ja, nee, es geht nochmal in die andere Richtung. Ja, da muss man manchmal Geduld haben. Halleluja. Also bei der Hüfte zum Beispiel würde ich einfach die Hände auf beide Hüften legen, so wie bei meiner Tante. Bei der Halswirbelsäule würde ich die Hände auf die Halswirbelsäule legen. Bei der Brustwirbelsäule würde ich die Arme auswachsen lassen. So gibt es einfach verschiedene Dinge, die du tun kannst, wie du einfach Wunder initiieren kannst. Ja? Bei Skoliose lasse ich manchmal die Leute sich einfach auf den Rücken legen und setze dann einfach Begradigung frei oder ich gehe mit der Laserpower Gottes drauf, was auch immer. Guck mal, jetzt ist es ziemlich ruhig. Sagst du, was die Laserpower Gottes? Das ist einfach mit der Hand einfach die gerade Wirbelsäule nachzeichnen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt ist es ruhig, ha? Ist gut. Guck mal, und jetzt passt. Siehst du es? Jetzt ist es genau. Halleluja. Jetzt ist es gerade. Jetzt gleich. Jetzt stehen wir auf. Halleluja. Wie fühlt sich das jetzt an? Frei. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gott hat deine Wirbelsäule geheilt. Halleluja. Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen. Wenn jemand taube Ohren hat, Jesus, was hat Jesus gemacht? Er hat die Finger in die Ohren gesteckt teilweise. Ich meine, bei dem Zunge des Stummen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem Spucken auf die Zunge, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Insbesondere in Zeiten von Corona vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, sonst kriegst du noch eine Anzeige. Also der Heilige Geist hat auch Weisheit, verstehst du? Er geht auch immer auf die Vorstellungen der Leute ein Stück weit ein. Aber weißt du, Gott führt dich. Amen. Kreative Wunder. Das habe ich auch schon öfters demonstriert hier. Neue Fußgewölbe zum Beispiel. Jemand hat Blattfüße. Was mache ich? Ich nehme den Fuß in die Hand, fahre einfach mit der Hand dem Fußgewölbe nach und erwarte, dass während ich dem Fußgewölbe nachfahre, dass sich einfach dieses neue Fußgewölbe bildet. Dass anstatt einem platten Fußgewölbe nach einfach ein neues Fußgewölbe da ist. Verstehst du? Du hältst Ausschau und du erwartest nichts anderes, als dass es passiert. Amen. Okay, Ende des Workshops. Wie viele von euch sind bereit zu aktivieren? Halleluja. Pass auf, wer ist alles hier und du bist heute Morgen hierher gekommen, um ein Wunder, eine Heilung, eine Befreiung im Körper, jetzt nur im Körperlichen, zu erleben? Steh einfach mal auf. Steh einfach mal auf. Alle, die dafür hergekommen sind. Okay. Gut, so. Und jetzt? Okay. Ja, das kommt ziemlich gut hin. Weil jetzt machen wir es so. Die andere Hälfte der Leute, ihr seid jetzt die, die Kraft betätigen, um Wunder hervorzubringen. Ihr seid die, die die Heilungskraft fließen lassen. Ihr seid die, die im Glauben nach der Heilung Ausschau halten. Das heißt, ich möchte euch einfach darum bitten, alle die jetzt sitzen, schaut euch einfach mal um, wo jemand in eurer Nähe steht, der ein Wunder braucht. Ihr, die ihr jetzt steht, streckt nochmal zusätzlich eure Hand aus, weil die anderen stehen jetzt auch auf und damit sie dann sehen können, welche diejenigen sind, die einfach Heilung brauchen, streckt deine Hand aus. Sobald jemand bei dir steht, kannst du die Hand wieder runternehmen, weil dann sieht man, okay, jemand ist bei dir. Möglichst nicht Ehepaare oder so, sondern einfach jemand stellt sich hin. Die Ordner gehen durch und desinfizieren ein bisschen die Hände nebenher. Ja, und ansonsten einfach, du gehst zu jemand hin. Hier sind noch einige Hände, wo noch jemand braucht. Schaut euch einfach mal um. Ihr, die ihr noch sitzt und noch für niemand betet, beziehungsweise noch bei niemand steht, schaut einfach, haltet Ausschau, geht zu jemand hin, der seine Hand gehoben hat. Genau, streckt nochmal eure Hand aus. Wer braucht noch jemand? 1, 2, 3, 4 sind noch da. Ihr Lieben, ihr anderen, da sind noch einige, die noch bei niemand stehen. Noch nicht anfangen mit beten, noch nichts machen, bitte. Noch nichts machen. Ich aktiviere das gleich. Aber wir wollen erst sicherstellen, dass jeder jemand hat. Wo sind noch Leute? Fatima, kannst du noch für jemanden beten? Ja, super. Da zum Beispiel der Fritz braucht noch Gebet. Ja, genau, gehst zum Fritz. Okay, da braucht noch jemand? Wer hat noch niemand? Okay, dann geht ihr zwei einfach zusammen. Dann geht ihr zwei zusammen, dann könnt ihr füreinander im Wechsel beten. Ja, und du, brauchst auch noch jemand? Okay, geht ihr zwei, Tabea und du, geht ihr zusammen und du gehst noch zu jemand anders. Wer hat noch niemand, bei dem er jetzt steht? Eine Person brauchen wir noch. Pass auf, dann komm du einfach zu mir. Dann mach ich das bei dir. Okay, komm du zu mir. So, jetzt machen wir Folgendes. Genau, sucht euch einfach eine Stelle, wo ihr Platz habt. Und jetzt macht Folgendes. Jetzt fragt einfach die Person, wo erwartest du heute, dass Jesus, der Heiler, dir begegnet und dich heilt? Also nicht nur seelisch, sondern körperlich. Ja? Wo erwartest du, dass Jesus, der Heiler, dir heute begegnet? Lendenwirbelsäule. Okay, und Hüfte. Alles klar. So. Okay. Du hast die Person gefragt, sie hat dir geantwortet. Du brauchst keine lange Krankengeschichte, du brauchst keine lange was auch immer, sondern einfach Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Niere, Tumor, was auch immer es ist. Einfach, das kann man in aller Kürze sagen. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Hör gut zu, jetzt machen wir Folgendes. Wir beginnen in Sprachen zu beten. Genau, die Ordner gehen ein bisschen durch und desinfizieren nebenher. Wir beginnen in Sprachen zu beten. Wir können es auch ein bisschen geben. Wir beginnen in Sprachen zu beten und ich werde dann von vorne hier zuerst auf Deutsch auch beginnen zu beten und einfach die Heilungs- und Wunderkraft im Raum freisetzen. Die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilung, die Gabe der Wunderwirkung. Dann betest du nochmal in Sprachen und dann lässt du dich vom Heiligen Geist leiten, was du tun sollst. Sollst du einfach die Hand auflegen und sagen, okay, Heilungskraft fließt. Das empfehle ich dir dann, wenn du spürst, dass der Strom Gottes fließt. Ja? Da, wenn du spürst, okay, der Strom Gottes fließt, dann legst du einfach die Hand auf, lässt die Heilungskraft reinfließen. Wenn du nichts speziell spürst, dann frag den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, was soll ich tun? Was soll ich vielleicht betätigen? Was soll ich aktivieren? Ja, soll ich zum Beispiel, wenn bei ihr ist jetzt zum Beispiel so das Klassische mit der Hüfte. Da werde ich sie jetzt zum Beispiel fragen und sagen, darf ich meine beiden Hände, dass du dich einfach locker machst, ja, darf ich meine beiden Hände auf die Hüfte so legen? Ja, das werde ich fragen und dann werde ich reinsprechen und werde befehlen, dass die Hüfte rotiert, bis sie an den Platz Gottes gekommen ist, bis die Beckenknochen, Hüftknochen an den Platz Gottes gekommen sind. Und dann werde ich so lange warten, bis das fertig ist. Und wenn es fertig ist, dann werden wir checken, was mit dem Schmerz ist, beziehungsweise werden erwarten, dass der Schmerz weg ist. Amen. Das heißt, wichtig ist am Schluss, wenn du es aktiviert hast, wenn du die Kraft betätigt hast, so wie Gott es dir gezeigt hat, am Ende halte Ausschau nach der Heilung. Erwarte nichts anderes als die Heilung. Amen. Das ist Glaube. Ja, lass nichts anderes zu, als dass Heilung hervorkommt. Okay? Das heißt, am Schluss möchte ich, dass jeder, bei dem es irgendwie geht, das aktiviert. Ja, Schmerzen, einfach schauen, ist der Schmerz weg? Reingehen in die Heilung, Bewegungseinschränkung, etwas bewegen, was vorher nicht ging. Manche Sachen kann man nicht sofort testen, das ist auch klar. Aber dann ergreif es im Glauben, hüpf einfach ein bisschen, spring, sag danke Jesus für dein Wunder und erwarte, dass der Arzt es dir bestätigt. Okay? Einfach im Glauben. Jetzt geht's los. Wir fangen an, in Sprachen zu beten. Halleluja, einfach alle in Sprachen. Halleluja, Halleluja. Bet in Sprachen, bet in Sprachen. Jesus, ich danke dir, dass du der Heiler hier bist heute Morgen, Herr. Und du, Jesus, hast uns diesen Auftrag weitergegeben, Herr. Du hast gesagt, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Diejenigen, die glauben, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi überall hier im Raum, in deinem Namen als Leiter dieses Gottesdienstes setze ich jetzt die Gaben der Wunderwirkung, die Gaben der Heilung, die Gaben des Glaubens frei hier in unserer Mitte in dem Namen von Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt übernimmst zur Heilung und zur Wunderwirkung im Geist des Glaubens in Jesu Christi Namen. Halleluja. Bete in Sprachen und dann lass dich vom Heiligen Geist führen. Frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Manchmal musst du vielleicht auch sogar ein paar Sachen tun. Beine auswachsen, nochmal für die Hüfte beten, wie auch immer, für die Halswirbelsäule, Finger in die Ohren stecken, keine Ahnung was, aber lass dich einfach führen und leiten. Auch du über Livestream kannst du übrigens mitmachen, wenn du jemand Krankes in deiner Nähe hast. Aktiviere einfach jetzt die wunderwirkende Kraft in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr müsstet fertig sein mit dem Gebet. Jetzt lasst die Person es testen. Jetzt lasst die Person etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Halleluja. Jetzt aktivier einfach. Halte Ausschau nach deiner Heilung. Jetzt geht es nicht darum zu gucken, ob es weg ist, sondern jetzt geht es darum, Ausschau zu halten nach der Heilung. Etwas zu tun, was vorher nicht ging. Ja, etwas zu machen, was vorher nicht ging. Wenn es ein Knoten war, der sich auflösen soll, den man tasten kann, dann taste einfach nochmal. Wenn es irgendwas gibt am Ohr, dann schnipp am Ohr. Wenn es was war mit den Augen, dann halt einfach Ausschau jetzt, lies auf die Nähe, lies auf die Ferne. Einfach jetzt ist die Zeit der Aktivierung. Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun, was vorher nicht ging. Jetzt ist die Zeit, du kannst auch, wenn du nachschauen musst, ob irgendwas passiert ist auf dem Klo, dann kannst du auch kurz aufs Klo gehen und dort nachschauen. Wie auch immer. Halleluja. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Bei dir ist alles gut? Halleluja. Preist den Herrn, darfst gleich erzählen, was passiert ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und wir wollen einfach wirklich Jesus die Ehre geben für all die Heilungen, weil ich weiß, dass überall im Raum jetzt Heilungen und Wunder passieren. Wink einfach mal mit deiner Hand, wenn du eine Veränderung spürst, die Person, für die gebetet wurden, dann beginn einfach mit der Hand zu wirken. Wenn jetzt gebetet wurde für dich und du merkst, dass eine Veränderung da ist, dass sich etwas getan hat, dann beginn einfach mit der Hand zu winken. Lass mir einfach die Hände sehen. Einfach jetzt beginn mit der Hand zu winken, wenn du merkst, hat sich was getan. Ja, hier ist was schon passiert. Da hinten, Halleluja, da auch, preist den Herrn. Da auch, Halleluja. Danke, Jesus, so wunderbar. Hier auch, Halleluja. Danke, Jesus, hier auch. Danke, Jesus, an vielen Stellen schon. Ja, ihr könnt es noch weiter testen, ihr könnt es noch weiter machen. Halleluja. Alle die, die gemerkt haben, dass sich was bei ihnen verändert hat, einfach ganz schnell, komm hier zu mir nach vorne. Wir wollen einfach hören, was Gott getan hat. Wir wollen einfach die Zeugnisse hören, was Gott getan hat. Ihr dürft weiter testen, aber wenn du merkst, bei dir hat sich was getan, du darfst erzählen und du darfst auch erzählen. Einfach jeder, der merkt, bei ihm hat sich was getan jetzt, gerade du darfst nach vorne kommen und einfach erzählen, was passiert ist. Weil das ist tatsächlich wichtig, dass wir auch erzählen, was Gott getan hat, um ihm die Ehre zu geben. Halleluja. In dem Moment wird dein Wunder versiegelt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für all die Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wer hat jetzt noch ein Wunder erlebt? Wer hat erlebt, dass sich was bei ihm verändert hat? Wink einfach nochmal mit der Hand. Bei dir, Halleluja. Komm einfach schnell nach vorne, erzähl. Bei dir auch, komm einfach schnell nach vorne, erzähl, was passiert ist. Halleluja. Wir wollen einfach die Zeugnisse hören. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott ist gut. Gott ist gut. Aber einige sind noch am Beten, aber wir erzählen schon mal so lang. Was ist bei dir passiert gerade jetzt? Ich hatte Schmerzen in der Hüfte und hinten im Kreuz und im Bein. Ja, wie lange hattest du das? Also heute Morgen bin ich aufgestanden. Du bist aufgestanden mit diesen Schmerzen. Ich habe schon öfters die Probleme gehabt. Du hattest es schon öfters gehabt, ja. Genau. Okay. Und jetzt? Und dann was ist passiert? Hast du gebetet, machst direkt weg. Und jetzt ist es weg. Ja. Halleluja. Die ganzen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen weg. Ja. Genau. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Sei gesegnet. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mein Arzt hat gestern gesagt, oder Freitag war es, ich hätte einen zu hohen Blutdruck. Zu hoher Blutdruck. Zu hoher Blutdruck. Und heute Morgen kam ich, wusste ja, es ist Heilungsgottesdienst, ich dachte, und ich gehe mit normalem Blutdruck raus und hatte heute Morgen so einen Druck auf dem Kopf. Aha, und durch den hohen Blutdruck. Durch den Bluthochdruck, genau. Und Dieter hat gebetet, ja, und für Befreiung gebetet. Er hat dann sofort den Schwarze getroffen, was das Problem ist. Ja. Und ich habe Befreiung erlebt, es war plötzlich von oben, vom Kopf ab bis runter in die Fingerspitzen, wow, war dann so wie so, wow, eine Leichtigkeit. Und Dieter hat gesehen, wie das wie so ein Mantel der Leichtigkeit war und so ein Korsett, das ich schon seit Kind kenne. Wow. So dieser Druck. Wow, also Befreiung ist passiert. Genau. Und was ist jetzt mit dem Bluthochdruck? Weil du hast ja gesagt, du hast gemerkt, dass es wie... Ja, dass da kam so Leichtigkeit in den Kopf rein. Wow. Also ich habe nicht mehr diesen... Du hast nicht mehr diesen Kopfdruck, ja, genau, auf der Stirn. Genau, Halleluja, genau, dann glaubt man, dass Jesus dich geheilt hat. Aber ich glaube, das geht noch weiter. Ich bin noch nicht durch. Aber wir glauben, dass Jesus dich geheilt hat von diesem Bluthochdruck. Ja. In Jesu Namen. Geben wir Jesus die Ehre. Kann die nächste Person kommen. Genau, darfst du wieder hinsetzen. Was ist bei dir passiert? Ich habe Blattfuß. Blattfuß gehabt. Petra hat für mich gebetet. Ich ziemlich, du hast deine Schuhe ausgezogen. Ich habe ziemlich starke Schmerzen, immer besonders am rechten Fuß. Ja. Und jetzt nach dem Beten ist alles weg. Und wow, die Schmerzen sind weg. Und hast du irgendwie gespürt, dass sich neues Fußgewölbe jetzt gebildet hat beim Laufen? Merkst du, dass es anders ist? So ein bisschen was, ja. Du merkst jetzt, dass es mehr Hohlraum irgendwie ist. Irgendwie so gekitzelt. Wow. Und, das war und wenn du jetzt läufst, ist es anders als vorher? Ist anders. Lauf mal ein bisschen. Halleluja, sie hatte Blattfüße und deswegen Schmerzen beim Laufen. Und Gott hat jetzt ein kreatives Wunder getan. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte eine Lungenkrankheit, Lungenemphysem. Ja. Lungenemphysem. Ich konnte ganz schwer atmen und jetzt völlig frei. Wow. Ja. Hammer. Erzähl mal, wie lange hattest du das? Ein Jahr circa. Ein Jahr. Und seit einem Jahr konntest du nicht richtig durchatmen. Ja, genau. Man hat auch einen Teil Lunge entfernt. Ein Teil der Lunge entfernt. Genau. Lungenemphysem ist nicht heilbar, oder? Nein. Nee. Und du hattest jetzt seit einem Jahr hattest du Beschwerden beim. Bist viel zu jung für sowas, ha? Ja. Und jetzt atme mal tief durch. Du hast. Wow. Ja. Und jetzt ist es völlig frei. Frei. Habt ihr das gehört? Das ist ein ganz, ganz gewaltiges Wunder. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Komm, ihr könnt Jesus nochmal anders die Ehre geben. So stark, ich freue mich so. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Come on. Halleluja. So stark. Jesus, der Heiler, ist in Aktion. Was ist bei dir passiert? Wow, so viele, die jetzt schon Schlange stehen. Ja, also, Halleluja. Also ich danke, Jesus. In meinem Leben ganz oft Blasenentzündung. Also solange ich mir das denken kann. Und dann hat der Arzt gesagt, ich müsste dann zeitlebens Antibiotika nehmen. Ja. Wir kriegen das nicht weg. Ja. Und vor Jahren bin ich zu meinem Arzt gegangen, zu Jesus, und habe gesagt, dass... Kannst nur du heilen. Ja. Und er hat geheilt, aber jetzt ist gerade wieder so eine Phase drin, wo das wieder aktiv wird. Wo das wieder anfangen wurde. Ja. Hattest du Schmerzen in der Blase auch jetzt? Ja, das ist dann immer. Durch die Entzündung. Ja. Genau. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir gebetet und jetzt habe ich gesagt, ich kann das nur testen, wenn ich auf die Toilette gehe, wenn das nicht mehr wehtut. Und war ganz weg jetzt gerade. Du bist auf die Toilette gegangen? Ja, hier bin ich. Hier bist du gegangen, hast getestet und keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich bin der glücklichste Mensch. Danke, Herr. Du bist der glücklichste Mensch. Amen. Also eine Begegnung mit Jesus macht dich zum glücklichsten Menschen auf der Erde. Halleluja. Preis den Herrn. Du wolltest auch noch mal erzählen? Also ich habe vorhin mit der Hüfte gesagt. Ah, mit der Hüfte ist auch noch was passiert. Und jetzt ist aber von... Rose Zehe, bist du her. Da rufst du, war alles verschwollen. War verschwollen? Ja, und da haben sie gerade so die Haut, wird sie gerade so abziehen. Wow. So abgeschorbene Haut. Okay. Und die Schmerzen sind jetzt weg. Wow, das jetzt als gerade gebetet wurde, sind da die Schmerzen gegangen. Sind jetzt das heißt, nicht nur die Laufeinschränkung ist gegangen, sondern auch da, wo dieser Schmerz am Bein unten war, wo die Füße geschwollen war, ist auch weggegangen. Schmerzen sind weg. Halleluja, preis den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Amen, was ist bei dir passiert? Ich habe Schmerzen im Oberarm hier. Im Oberarm Schmerzen? Bewegungseinschränkungen. Und Bewegungseinschränkungen. Also konntest du es nicht richtig so machen? Genau. Oder zeig mal, was du jetzt kannst. Jetzt geht's wieder. Mach mal richtig, ja. Richtig hoch. Machen wir so. Ja, außenrum. Genau. Es geht. Ja, weiter. Ja, genau. Amen. Das ging vorher nicht mehr. Nein, das ging davor. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ein Bein war länger. Was war? Ein Bein war länger. Ein Bein war länger. Ja. Okay. Mhm. Und wenn ich schnell gelaufen bin. Das war medizinisch so, dass da tatsächlich im Knochen, das war da was rausoperiert worden auf der einen Seite, oder? Nee, das wurde jetzt gerade getestet und da war das eine länger als das andere. Kommt von der Hüfte dann, oder wie? Jo. Ja, okay, gut. Okay. Und was ist jetzt passiert? Wenn ich schnell gelaufen bin, hat es mich hier am Milz geschmerzt. Da hat es da geschmerzt, von der Hüfte. Ja, auch heute Vormittag hatte ich Schmerzen. Hier. Und das ist weg. Und das ist jetzt weg? Das ist weg. Und Halleluja. Ja, das ist super. Preist den Herrn. Ja. Amen. Und Halleluja. Was ist mit dem Bein passiert? Das ist unterschiedlich lang war. Ist es jetzt gleich? Ja. Ist gleich. Habt ihr es getestet? Ja. Amen. Ja. Halleluja. Ja, Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Super, was ist bei dir passiert? Gestern haben wir ja so lange Lobpreis gemacht und wir sind lange gestanden. Genau, sie war gestern bei der CD-Aufnahme von unserem Lobpreisteam dabei. War übrigens eine gewaltige Zeit. Halleluja, ja, war stark. Eine sehr war schöne echt eine starke Zeit. In 14 Tagen hast du nochmal die Gelegenheit. Der zweite Aufnahmetag kannst du noch mit dabei sein. Das ist echt eine starke Sache, ja. Das war es wirklich. Ja. Und dann habe ich da mich irgendwie verkrampft oder ich weiß auch nicht. Durchs lange Stehen. Irgendwie. Und das hat im Ich habe gedacht, das geht dann, wenn ich schlafe, schon weg. Ja. Ist es nicht. Ist nicht weggegangen. Es ist immer stärker geworden, als ich da war. Ja. Und jetzt haben wir gebetet und jetzt ist es gut. Jetzt ist es weg. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte Diagnose Endometriose. Aha. Und Ja, als sie für mich gebetet hat, hatte ich solche elektrische Impulse, vor allem im linken Eierstock. Okay. Das ist jetzt weg und ich glaube, dass ich geheilt bin und dass ich auch schwanger werden kann. Amen. Konntest du deswegen nicht schwanger werden? Ja, oder? Also wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, okay. Ja. Du bist verheiratet, oder? Ja. Ja, wie lange versuchst du denn schon? 2 Jahre, genau heute auf den Tag. Sogar. Halleluja. Vater, im Namen Jesus, Herr, erfülle ihr den Wunsch ihres Herzens in Jesu Namen. Jetzt, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Komm da mal ein bisschen weiter hier nach vorne, weil sonst komme ich immer weiter an den Rand. Also genau. Als ich gekommen bin, habe ich hier in der Handballe Schmerzen gehabt. Ja. Wie lange hattest du das? Schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre, okay. Ja, mal mehr, mal weniger. In den Handballen. War das, ist also das Arthrose, ja, oder? Ja. Ja, Arthrose. Mhm. Weiß ich seit neuestem. Aber es wahrscheinlich nennt es der Arzt so. Ja. Jetzt ist das okay? Jetzt ist es also weg. Nach Gebet ist es weg. Und, Halleluja. Und da ist, also da war es vorher stark. Und je länger ich hier stehe, desto weniger ist. Und je länger du da stehst, umso weniger wird es da auch. Also ja, da ist es ganz ist weg gut, ja. Und da wird es gerade immer weniger. Ja. Danke, ja. Jesus, dass es hier auch vor uns komplett weggeht. In Jesu Namen. Der Herr, unser Heiler. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Jetzt mach nochmal so. Wie ist jetzt? Jetzt ist gut. An beiden Händen. Halleluja. Dann geben wir Jesus die Ehre. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Am Dienstag war ein Sturz im Treppenhaus, war eine enge Wendeltreppe bei der Arbeit. Da geht es dann über so einen kleinen Abgrund. Da wollte ich ein Fenster zumachen. Bist gestürzt. Was man normalerweise nicht zumacht. Ich habe mich dann nicht ordentlich festgehalten. Bin so runtergerutscht an so einer Säule lang. Zack, zack, zack, zack, zack. Auf die Rippe drauf. Auf die Rippe. Das Bein hat es weggedehnt. Genau. Innenbanddehnung wahrscheinlich. Genau, MRT steht noch aus. Ich konnte fast nicht laufen mit einer Bandage, so eine quasi Versteifung. Die hat mich am Platz liegen. Die hat jetzt am Platz liegen. Ist fast nur rumgelaufen. Nach dem Gebet, mich hat für mich gebetet, ist dann der Schmerz aus der Rippe fast sofort weggegangen. Wow. Und dann während des Vorgehens ist dann der andere Schmerz auch und die Einschränkung immer weniger geworden. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Immer weniger, immer weniger. Danke, Jesus. Du konntest so vorher nicht laufen, oder wie die letzten Tage? Nein, nein. Also ich bin ganz, ganz langsam im Schneckentempo gelaufen. Okay. Halleluja. Nur gehumpelt. Nur gehumpelt. Danke, Jesus. Gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich konnte nicht gerade da stehen. Konntest du nicht? Also ich konnte nicht gerade so nicht stehen. Das war immer so, oder? So eingenickt. Von der Hüfte her, ja, oder? Wahrscheinlich. Ja. Und Marion hat das getestet und gesehen, dass ein Bein ein bisschen aha, länger das ist. Eine Becken, genau. Ja, genau. Gebetet und jetzt ist es gut. Und jetzt ist gut. Ja. Amen. Hattest du Schmerzen gehabt auch da? Nein, eigentlich nee. Nein. Aber das war immer diese Fehlstellung beim Stehen. Und jetzt merkst du, dass du anders stehst und anders gehst. Ja. Halleluja. Preis den Herrn. Wow. So viele kreative Wunder, die hier passieren. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mein ganzer Bewegungsapparat ist nicht in Ordnung. Gewesen, ja. Ja. Und jetzt merke ich Heilung. Ja, was ist passiert? Was hast du gespürt? Also im Rücken habe ich gemerkt, dass da Wärme war. Dass da Wärme war. Ja. Und woran hat sich das geäußert, dass der Bewegungsapparat nicht in Ordnung war? Ja, mit den Knien. Mit den Knien? Probleme und mit der Hüfte. Okay. Und jetzt, wenn du dich bewegst, merkst du, dass es jetzt leichter ist, oder wie? Ist auf jeden Fall leichter. Ja. Das rechte Knie, da merke ich noch was. Da merkst du ein bisschen was am rechten Knie, aber sonst in der Hüfte ist jetzt leichter? Leichter. Halleluja. Okay, danke Vater, danke Herr, dass du dich auch noch um das rechte Knie von uns kümmerst, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr, ich setze jetzt frei. Jesus, du bist unser Heiler, Herr. Und du als der Heiler, Herr, du setzt hier jetzt ein neues Knie ein, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Jetzt. Danke, Jesus. Da ist es. Die Engel transportieren es und setzen es ein. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja. Ja. Da ist es. Ja. Ja. Zieh mal das Bein an. Ja. Wie ist es? Super. Neues Knie. Neues Knie. Amen. Danke, Jesus. Halleluja, ich hatte es gesehen, wie die Engel das Knie da rein. Deswegen, ich habe einfach so lange gewartet, bis sie fertig waren. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich habe mehrere Jahre in der Großküche gearbeitet. Dadurch habe ich auch immer Probleme mit dem Rücken gehabt. Mhm. Jetzt habe ich am Freitag wieder meine ganze Wohnung und Körper und so gemacht. Ja. Und habe nachher auch wieder so Schmerzen gehabt. Und seit Freitag hattest du jetzt Schmerzen? Ja, und die Frau hat jetzt für mich betet, okay. Die Schmerzen sind weg. Halleluja. Da ist auch das Problem in meinem Knöchel, ist auch gut heute. Was war im Knöchel das Problem? Das war so, ich habe am Freitag Geburtstag gehabt und da war ich mit dem LKW unterwegs und dann habe ich da beim Aussteigen vom LKW habe ich die letzte Stufe nicht mehr erreicht und bin da so komisch aufgekommen. Und das ist jetzt auch gut. Ja. Ist auch weg. Halleluja, Gott macht ganzes an. Was noch was? Was er noch gemacht hat, das habe ich in letzter Zeit gemerkt, ich konnte immer keine Milchprodukte mehr trinken oder essen. Und keine in letzter Zeit habe ich wieder Cappuccino mit Milch getrunken und ich hatte keinen Bauchweh mehr. Ich war auch weg. Das hast du jetzt schon, die Heilung ist schon die letzten Wochen passiert? Ja. Kannst du sagen, wann es begonnen hat? Ich habe das wieder extrem jetzt probiert und letzte Woche habe ich speziell nur noch Milch getrunken und das normale. Gab es da irgendeinen Moment in irgendeinem Gottesdienst oder irgendwas oder hast du einfach nur gewusst jetzt? Hat auch jemand für dich gebetet? Weil ich auch mit der Bauchspeicheldrüse, mit Diabetes zu tun habe und da bin ich jetzt auch dran, dass ich mit der Ernährung. Wow, aber das ist der Hammer, dass es mit der Milchprodukte wieder geht. Ja. Preist den Herrn, danke Jesus, er ist unser Heiler. Halleluja. So, was habt ihr zu berichten? Du bist derjenige. Ja, okay, ich bin was ist passiert? Multiple Sklerose seit 10 Jahren. Okay. Schlecht laufen mit dem Rollator. Okay, nur mit dem Rollator. Und was ist jetzt passiert? Bis jetzt, ich habe vielleicht am rechten Bein, kann ich das vielleicht besser anwinkeln, aber das geht beim linken noch nicht. Aber du hast jetzt gemerkt, dass beim rechten Bein das was passiert ist? Das was passiert, ja. Und dass du das besser anwinkeln kannst? Ja. Das heißt, der Heilige Geist ist dabei, die Heilung zu initiieren. Pass mal auf, komm, steht mal alle nochmal zusammen auf, streckt mal eure Hände aus, weil Gott ist da dabei, was zu tun. Halleluja, lass einfach los, lass einfach Gott machen, einfach nicht denken. Halleluja, wie heißt du? Hermann, danke Jesus für Hermann, Herr. Danke, Herr, dass du dieses rechte Bein gerade aktiviert hast, Herr, dass es wieder mehr bewegen kann als vorher, Herr. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, schelten wir diesen Geist der multiplen Sklerose in seinem Körper, Herr. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, Herr, vollständige Normalisierung kommt jetzt, Herr, in dieses Bein, in Jesu Namen, Herr. Halleluja. Vollständig normale Bewegung in Jesu Namen. Beweg nochmal das Bein. Beweg es nochmal, tu es nochmal hochziehen. Genau, soweit es geht. Hoch, einfach, ja, genau, ja, ja, genau, nochmal hoch. Ja, ja, ist deutlich besser, ja. Ja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus und Vater, genau das Gleiche setzen wir jetzt frei bei dem linken Bein auch, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr, dass er wieder ohne Rollator laufen kann, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Wir setzen frei, dass diese Symptome der multiplen Sklerose jetzt rückgängig gemacht werden, Herr. Wir setzen es frei in dem Namen Jesus, Herr. Jetzt Rückgang dieser Symptome, Rückabwicklung, ja. Das ist das Wort, Rückabwicklung der Symptome. In Jesu Namen, Herr. Und so wie sie sich entwickelt haben, so werden sie jetzt rückabgewickelt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass dieses Bein sich wieder normal bewegt. Herr, in Jesu Christi Namen, Herr. Kraft jetzt in dieses Bein, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Tu es einfach mal ein bisschen bewegen. Schauen wir mal, was sich tut, wie sich verändert. Genau, okay. Ja, wird's etwas besser oder merkst gar keine Veränderung? Das geht richtig gut, ne? Ja, da beim linken Vater setzen wir frei, das ist immer mehr. Oh, göttliche Ordnung, Herr. In diesen Beinen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Kraft in seinen ganzen Körper, Herr. Verbindungen zwischen den Nerven ganz neu gebildet. Danke, Herr, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf, stell dich nochmal hin. Jetzt schauen wir mal gerade, gib mir mal deine Hand. Jetzt schauen wir mal gerade. Geh du mal zur Seite, genau. Halleluja. Jetzt schauen wir mal gerade. Ja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Du bist immer mit Rollator gelaufen, oder? Mhm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mhm. Danke, Herr, dass Gleichgewicht neu kommt, Herr, in den Körper, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke für Wiederherstellung. Du hast bereits etwas im rechten Bein getan, Herr. Vater, jetzt wirke weiter im linken, Herr. Manchmal sind Sachen einfach ein Wiederherstellungsprozess einfach, wo die Kraft Gottes immer weiter wirkt. Bist du zum ersten Mal hier heute? Ja. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine wiederherstellende Kraft, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt pass mal auf, dreh dich nochmal mir zu. Halleluja. Jetzt beweg einfach mal als erstes das rechte Bein. Das rechte Bein, ja, genau. Jetzt nochmal das linke Bein. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott hat definitiv was im rechten Bein getan. Das rechte Bein war vorher genauso wie das linke gewesen, oder? Ja. Ja, aber das Rechte war, als du herkamst, so wie das Linke. Genau, aber jetzt ist es besser geworden. Halleluja. Danke, Jesus. Wir glauben Gott, dass er da weiter wirkt. Halleluja. Du darfst dich auch zwischendurch ausruhen gern. Einfach weiter üben. Ich bete einfach, pass auf, du kannst einfach nach dem Gottesdienst auch nochmal kommen, dann bete ich nochmal, weil ich glaube einfach, dass wie Schübe sind von Kraft, die einfach Schritt für Schritt auch in deinem Körper wirken. Halleluja. Wo seid ihr gesessen? Okay. Ihr könnt euch auch gern da hinsetzen. Das ist, glaube ich, gerade niemand, oder? Ja, genau. Könnt euch da hinsetzen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Gebt einfach Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Auch du über Livestream. Ganz wichtig, wenn du etwas zu erzählen hast, wenn sie etwas bei dir getan hat, wenn sie etwas bei dir verändert hat, dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, weil da sind viele Dinge einfach, die auch passieren über Livestream, Wunder, die passieren. Wir haben so viele Wunder hier heute Morgen gehört. Auch ihr, die ihr hier seid, alle, die ihr hier Zeugnis gegeben habt, schickt uns einfach nochmal eine E-Mail und sagt uns, was passiert ist. Ganz wichtig. Amen. Halleluja. Weil wir wollen Jesus die Ehre geben für alles, was er tut. Amen. Halleluja. Wie von euch haben von Gott empfangen heute Morgen? Halleluja. Wie viele lieben Jesus? Ah, wie wir sind begeistert von Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Dir sei alle Ehre für das, was passiert, Herr. Dir sei alle Ehre. Du bist der Herr, unser Arzt. Halleluja. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Und weißt du, jetzt wollen wir einfach aus dieser Liebe und aus dieser Begeisterung für ihn, wollen wir jetzt einfach an der Stelle ihm einfach auch ein Opfer geben, wollen ihm einfach etwas geben von dem, was er uns ja auch wieder gegeben hat, weil er ist auch unser Versorger. Er gibt uns die Finanzen, die wir brauchen, um zu leben. Und weißt du, gerade jetzt in dieser Zeit, also wo die Welt sich viele Sorgen macht, ist so wichtig, weißt du, dass du nicht auf das weltliche Finanzsystem setzt, sondern dass du auf das göttliche Finanzsystem setzt. Und ich glaube, dass indem du heute Morgen hier investierst und einfach ein Saatkorn setzt oder ein Opfer gibst, wie der Heilige Geist dich auch leitet, einfach aus Liebe zum Herrn heraus, da glaube ich einfach, dass du in einen Wunderboden säst heute Morgen. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott auch im Bereich der Finanzen Wunder tun wird. Wir haben schon so viele Zeugnisse bekommen von Finanzwundern, wo Gott einfach übernatürlich Menschen versorgt hat. Und das glaube ich, dass es passiert. Aber ich glaube auch, dass einfach immer, wenn du Gott etwas aus Liebe gibst, dann ist es ein Wohlgeruch vor ihm. Ja, als Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, als Jesus zu ihr ins Haus kam, da hat sie dieses kostbare Salböl über ihn ausgegossen. Ja? Verschwenderisch, einfach über ihn ausgegossen, einfach aus Liebe. Und manche haben sie kritisiert und haben gesagt, warum tust du das? Warum gibst du dem Herrn so viel? Und Jesus hat gesagt, hey, lass sie. Sie hat ein gutes Werk getan. Überall wird davon die Rede sein, was sie getan hat, weil es ein gutes Werk ist. Dann weißt du, Jesus ist es wert. Und wenn wir geben, weißt du, dann geben wir aus Liebe zu ihm. Und wir geben aus Begeisterung über ihn. Und wenn du live hier dabei bist, dann hast du die Möglichkeit, in bar zu geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Oder du hast die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl ist und dann die nächsten Tage zu überweisen. Oder aber, das kannst du natürlich live auch tun, über PayPal geben, aber auch wenn du über Livestream zuschaust, kannst du jetzt überweisen über die IBAN, die da angezeigt ist. Du kannst über PayPal geben oder aber du kannst per Kreditkarte geben. Wenn du einfach auf unsere Homepage gibst, kannst du da die Kreditkarte nutzen, um zu überweisen. Ja, du sollst einfach jetzt frei sein zu tun, was der Heilige Geist sagt, weil ich glaube, weißt du, heute Morgen, ich möchte nicht Menschen geben, weißt du, sondern wenn ich gebe, dann gebe ich Gott. Und wenn ich glaube, dass Gott am Wirken ist, dann gebe ich einfach mit einem großzügigen Herzen und dann frage ich ihn und sage, Heiliger Geist, was ist wirklich ein Saatkorn der Liebe? Was ist ein Saatkorn, so wie Maria gegeben hat, einfach als sie dieses Salböl ausgegossen hat über dich? Und dann möchte ich einfach das tun, was er mir zeigt. Und genauso frag du einfach den Heiligen Geist heute Morgen. Er wird es dir zeigen, was du tun sollst. Säe dein Saatkorn, gib so, wie er es dir zeigt. Wie gesagt, die Verpflichtungserklärung ist unter deinem Stuhl. Die Ordner geben jetzt die Eimer durch. Wenn du spezifisch auch, Egon, warte noch kurz, nimm noch die Umschläge mit. Wenn du spezifisch für unseren Anbau geben möchtest, da haben wir ja immer diese Möglichkeit, mit diesem Briefumschlag auch speziell zu geben. Genau, dann sag einfach dem Egon Bescheid, zeig einfach deine Hand und dann lass dir einfach den Umschlag geben. Ansonsten, hier, da ist jemand. Sie möchte gerne den Umschlag haben. Genau. Und dann kannst du dafür speziell geben. Und ansonsten geben wir jetzt einfach die Eimer durch. Und jeder tut das, was du von Gott gehört hast und was du in deinem Herzen hast. Okay? Also, lass uns einfach gemeinsam das tun, was er uns zeigt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Sie haben so viele starke Zeugen. Sie kommen die letzte Zeit gar nicht nach mit dem Erzählen von allen Wundern, die auch so, die in der letzten Zeit einfach auch gar nicht Wundergottesdienstes passieren. Aber ich möchte einfach während die Sammlung durchgeben, einfach ein bewegendes Zeugnis vorlesen, das ich gerade gestern bekommen habe. Und zwar von einer Frau, die aus Bayern kommt und die haben wir vor einem Jahr hier getauft. Und sie ist in einem Heim aufgewachsen, wurde in dem Heim auch missbraucht und so weiter. Und sie schreibt hier: Alles begann mit einem guten Freund, welchen Gott mir gesandt hat, ja, nämlich ein Mann, Wilhelm. Er führte mich zurück zur Bibel, zum Wort Gottes, erinnerte mich an den Heiligen Geist, welcher mich in Kindheitstagen schon mal geführt hatte. Durch Wilhelm erfuhr ich von eurer Gemeinde und am 2.5.2021 ließ ich mich in Filderstadt taufen. Nun möchte ich euch von allen meinen Wundern vor und nach der Taufe erzählen und die so große Freude mit euch teilen, welche mich seitdem tief durchdringt. Sie wohnt in Straubing. Ja, sie hatte vor ihrer Taufe, zum einen hatte sie vor ihrer Taufe einen bedeutenden Traum. Und zwar war sie auf der Flucht vor Menschen, die Böses wollten in dem Traum. Die Möglichkeit, ihnen zu entkommen, war ein mit Schlamm gefülltes Becken. Ohne zu wissen, wo es endet oder was mich danach erwartet, ging ich mutig durch den Schlamm. Meine Verfolger wollten sich nicht schmutzig machen und verschwanden. Als ich am Ende des Beckens ankam, wartete dort ein weiteres Becken auf mich. Es war gefüllt mit reinem, klarem Wasser und ich tauchte darin ein. Das hat sie vor der Taufe gesehen. Ist ja kein Zufall. Ich schwamm wieder bis zum Ende und stieg vollkommen gereinigt aus dem Becken aus. Der Weg führte mich zu einem Haus mit Menschen, die mich liebevoll aufnahmen und beschützten. Sie ließen mich bei ihnen wohnen, gaben mir zu essen und am letzten Tag vor meiner Abreise ließen sie mich noch duschen. Das hat sie vor der Taufe gesehen. Dann hat sie sich hier taufen lassen. Und dann heißt es, nach meiner Taufe kamen viele Wunder über mich. Im Juni bekam ich die Nachricht, meinen Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen bestanden zu haben. Und das, obwohl ich immer stark an mir zweifelte und sogar die Prüfung ausfallen lassen wollte. Im September 21 bekam ich vom Jobcenter ein Auto, um eine weitere Teilzeitstelle annehmen zu können. So konnte ich seit über 10 Jahren als alleinerziehende Mutter endlich wieder Vollzeit arbeiten. Im Oktober 21 bekam ich dann eine höhere Summe Schadensersatz für den seelischen und körperlichen Missbrauch im Kinderheim. Mein Sohn und ich lebten die letzten Jahre in einer 43 Quadratmeter Wohnung. Im Januar 22 bekamen wir eine doppelt so große Wohnung auf dem Land, so wie ich es mir immer gewünscht hatte. Ich darf dort endlich zur Ruhe kommen und spüre großen Frieden in mir. Das allergrößte Wunder tat er in meiner Arbeit. Ich arbeite mit körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern. Ich landete dort in einem Schlangennest, wurde ausgegrenzt und angegriffen. Und genau da geschah das Wundervollste überhaupt. Inmitten von diesen Menschen, welche mich angriffen, entfaltete sich in mir eine enorme Kraft. Eine Kraft, welche nicht von dieser Welt ist. Ich durfte Kinder berühren, welche sich von niemandem berühren lassen. Kinder wurden in meinen Armen ruhig, welche zuvor tobten und schwere Schmerzen hatten. Kinder erlangen Selbstvertrauen und gelangen zu mehr Selbstwert durch Worte, die durch mich flossen. Gott zeigte mir, was diese Kinder belagert und er zeigte mir, was er tut durch mich. Denn in der Kraft Gottes können wir auf Schlangen und Skorpione treten, es wird uns nichts geschehen. Und so fand ich meine Liebe, meine Berufung und die allmächtige Gegenwart Gottes in mir und in meinem Leben. An eurem Ostergottesdienst, jetzt dieses Jahr, war ich per Livestream dabei. Ich lag auf der Couch, hatte meine Augen geschlossen und sah, wie goldenes Licht durch alle meine Wunden strahlt. Ihr erinnert euch daran, ich hatte dieses Bild von den Wunden, die zu Gold werden. Genau in diesem Augenblick hat Pastor Georg jemanden angesprochen, der als Kind Missbrauch erlebt hatte. Du sagtest, dass dieser Missbrauch immer noch wie eine dunkle Wolke über diesem Menschen liegt und dass Gott ihn nun von dieser Last befreit. befreien möchte. Ich wusste in diesem Augenblick, dass er genau mich meinte. Ich war so stark berührt, ja vollkommen ergriffen von der Herrlichkeit Gottes. Mein gesamter Körper kribbelte und ich spürte, wie mich der Heilige Geist berührte. Ich erlebe seitdem das Leben wieder intensiver im Hier und Jetzt, ohne die Schmerzen meiner Kindheit und ohne die negativen Gedanken über mich selbst. Ich bin wieder im vollkommenen Vertrauen angenommen. Ich möchte euch von ganzem Herzen danken, was ihr tut, und wie ihr es tut, ist ein Geschenk für die Welt. Ich freue mich morgen auf euren Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Also, wir grüßen dich, liebe Carina. Super, danke für dein Zeugnis. Danke, dass du uns geschickt hast. Es ist wirklich sehr, sehr bewegend. Halleluja. Jetzt wollen wir noch die Sammlung segnen. Streck einfach deine Hand aus, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der geben. Oh, da hat jemand schon sein Sparschwein reingetan. Wow. Sollen wir da jetzt was reintun? Das war ein interessanter Versuch. Tu mein Sparschwein rein, mal schauen, was am Ende drin ist. Nein, nein. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du diese Saatkörner gebrauchst, Herr. Wirklich ein Wohlgeruch. Halleluja. Komm, lass uns mal das zusammen proklamieren, noch die Folie, weil wir glauben ihm wirklich für Wunder. Lass uns das proklamieren. Wir haben ja jetzt gegeben, aber lass uns das proklamieren. Wir glauben dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe und vieles mehr. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja, wir haben gesät und dafür glauben wir dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss zusammen, weil ich glaube einfach, dass wirklich Jesus, der Heiler, auch einige Menschen in unserer Mitte heute Morgen ganz spezifisch noch ruft. Und wirklich, weißt du, immer wo Jesus aufgetaucht ist, zur Zeit auch seines Lebens, als er hier über diese Erde ging, und er geht ja immer noch genauso über diese Erde, weil es dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Immer wo er hinkam, hat er Menschen angesprochen und hat zu ihnen gesagt, komm und folge mir nach. Und ich glaube, auch heute Morgen hier in diesem Raum und auch über Livestream, glaube ich, weißt du, Jesus ist uns begegnet als der Herr, unser Heiler, als unser Heiler. Und wir haben so viele Zeugnisse jetzt von Wundern gehört, was der Heiler getan hat heute Morgen hier. Und wir werden noch mehrere hören, weil manche Sachen kann man ja nicht sofort testen. Werden wir dann die E-Mail bekommen und auch über Livestream, was da bei Leuten passiert ist. Stimmt, ich kann nachher mal gucken, gleich, ob hier E-Mails schon reingekommen sind. Du kannst die E-Mail jetzt schreiben. Ja, er hat so viele Wunder getan. Aber weißt du, das alles Entscheidende für ihn ist, dass du bei ihm bist. Ja. Dass du nicht nur einmal eine Begegnung hast mit ihm, sondern er sagt, komm, folge mir nach. Das heißt, er lädt dich ein, jeden Tag eine Begegnung mit ihm zu haben. Jeden Tag ihm zu begegnen, als deinem Heiler, aber auch als deinem Erretter, als deinem Herrn, als deinem Leiter, als deinem Versorger, als dem, der dich einfach durch dein Leben führen möchte. Und da ist dieser Ruf, genauso wie vor 2000 Jahren auch heute, als er damals zu Petrus sagte, komm, folge mir nach. Weißt du, was hat Petrus getan? Andreas, sie haben die Netze verlassen, sie haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt. Und heute Morgen hörst du seine Stimme, hörst du nicht meine Stimme, weißt du, sondern Jesus spricht heute Morgen durch dich zu mir und sagt, komm, folge mir nach. Und du weißt ganz genau, wo du stehst, weißt du, Christentum ist manchmal wie so, kann manchmal einfach eine bloße Religion sein. Weißt du, wir sind irgendwie so um das Kreuz herum versammelt, wir gehen in irgendeine Kirche, wir gehen in irgendeine Gemeinde. Aber das Entscheidende ist, folgen wir ihm wirklich nach? Sind wir da, wo er ist? Ja, lassen wir uns von ihm führen? Ist er der Herr unseres Lebens? Und ich sage dir heute Morgen, du weißt ganz genau, ob du ein Nachfolger bist oder nur einfach irgendwie ein Mitläufer oder vielleicht einer. Ja, vielleicht bist du heute Morgen hier oder schaust über Livestream zu und du hast gar keine Ahnung, worum es hier eigentlich so richtig geht. Ich sage dir, es geht darum, Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen. Als Jesus zu Petrus sagte, komm und folge mir nach, wusste Petrus auch nicht so genau, worum es ging. Aber er spürt in seinem Herzen, dieser Jesus, von dem geht was aus, der erlebt. Und weißt du, seine Gegenwart ist heute Morgen hier. Und wenn ich mit ihm gehe, dann kann ich was erleben. Und dann wird er meine Seele auf eine Reise nehmen. Wirklich eine Reise in die Herrlichkeit, so heißt mein erstes Buch. Ja. Er wird dich nehmen wirklich auf diese Reise in immer größere Freisetzung, in immer größere Erneuerung, in immer größere Heilung, in immer größere Wunderwirksamkeit. Er wird dir begegnen. Ja. Du wirst ihn kennenlernen. Du wirst auch herausfinden, was es heißt, ihm nachzufolgen. Ja, manchmal kostet es einen Preis. Manchmal muss man Entscheidungen treffen. Jesus verspricht dir nicht, dass die Nachfolge von ihm immer einfach sein wird. Es war nicht immer einfach für Petrus, aber weißt du, am Ende war es der Schlüssel, damit er glückselig wurde. Und weißt du, Jesus will mehr als dir ein einfaches Leben geben. Er will dir ein glückseliges Leben geben. Er will dir ein Leben in der Gewissheit geben, dass Gott mit dir ist, dass Gott für dich ist, dass Gott selber seine Hand auf dich gelegt hat und dass er dich führt und leitet in alle Ewigkeit. Und dass du auch dann, wenn du eines Tages einmal dieses Leben hier auf der Erde ablegen wirst, dass du dann in alle Ewigkeit bei Gott sein wirst und ewiges Leben haben wirst. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast oder einfach sagst, ja, vielleicht war ich ein Mitläufer, aber definitiv nicht wirklich ein Nachfolger. Und heute hörst du diesen Ruf und er sagt, ja, komm und folge mir nach. Vielleicht ist es auch so, dass du spürst, er möchte, dass du diesen Ruf einfach, den du vielleicht schon mal vor Jahren gehört hast, dass du diesen Ruf erneuerst, dass du es wieder neu festmachst, dass du sagst, jawohl, Jesus, hier bin ich. Ich möchte da sein, wo du bist. Dann einfach gerade jetzt ganz schnell, während wir in der Gegenwart Gottes stehen, streck einfach deine Hand aus, weil ich möchte einfach jetzt für dich und mit dir beten. Wenn du sagst, jawohl, ich höre diesen Ruf in die Nachfolge heute Morgen. Gott sieht deine Hand. Streck einfach deine Hand aus zu ihm. Wenn du sagst, jawohl, ganz neu, Gott sieht deine Hand da hinten, Gott sieht deine Hand hier, Gott sieht deine Hand hier, Gott sieht deine Hand da, auch dort ganz hinten, Gott sieht deine Hand. Auch über Livestream kannst du deine Hand ausstrecken, Gott sieht deine Hand. Ich sehe sie vielleicht nicht, aber Gott sieht sie. Also streck einfach deine Hand ganz weit aus, Halleluja, weil Jesus ist hier und er ruft dich einfach in diese Nachfolge, er ruft dich da hinein, dass du da bist, wo er ist. Halleluja, Halleluja. Dass du nicht nur ein Mitläufer bist, sondern wirklich ein radikaler Nachfolger von Jesus. Er ruft dich. Er ruft dich. Ist noch jemand da? Ich sehe die Hände im Raum. Ist noch jemand da? Okay. Halleluja. Ich möchte gerne jetzt mit euch und für euch beten. Ihr alle, die eure Hand gehoben habt, ganz schnell. Kommt einfach ganz schnell hier aus den Reihen nach vorne. Ich möchte einfach gerne hier vorne mit euch und für euch beten, weil wir wollen es zusammen festmachen. Das ist eine Sache einfach auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, was wir festmachen. Genau, komm nur her zu mir. Komm ruhig rüber. Genau. Komm her zu mir, damit ich für dich beten kann. Kommt einfach nach vorne. Genau. Einfach. Komm ruhig näher, keine Angst, ich beiß nicht oder so. Einfach stell dich mir so mir gegenüber, genau. Da waren noch mehr Hände, komm einfach nach vorne. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm einfach nach vorne. Jeder, der das einfach auch neu festmachen will, der sagen will, jawohl, ich will ein entschiedener Nachfolger Jesu sein. Komm einfach nach vorne. Einfach ihr alle, da hinten war auch jemand. Komm einfach nach vorne, genau. Halleluja. Geben wir ihnen einfach allen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weil das ist so wichtig, weißt du? Gott weiß, wo du stehst. Gott kennt dein Herz. Und heute Morgen, weißt du, zieht er dich neu in seine Gegenwart. Er zieht dich neu zu sich. Er zieht dich neu an sein Herz. Und weißt du, so viel mehr, als du ihm begegnen möchtest, möchte er dir begegnen. So viel tiefer, so viel intensiver, als du es möchtest, möchte er dir begegnen. Halleluja. Und alle, die jetzt hier vorne stehen, wenn noch jemand dazukommen will, komm einfach noch dazu, weil ich werde einfach für jeden, der hier vorne steht, persönlich beten. Aber bevor wir das tun, wollen wir einfach zusammen ein Gebet sprechen. Und ich möchte es einfach laut vorsprechen und ihr sprecht es einfach laut nach. Auch ihr über Livestream, sprecht es einfach laut nach. Lasst uns gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du real bist, dass du lebst. Genauso wie vor 2000 Jahren, als du vor Petrus standst und er hat dir in die Augen geschaut und du hast ihm in die Augen geschaut und du hast gesagt, komm, folge mir nach. Und Jesus dachte, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, geh weg von mir. Aber du hast gesagt, von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Jesus, ich sage ja zu deinem Ruf. Der Ruf in deine Gegenwart. Der Ruf in das Leben mit dir. Der Ruf in deine Herrlichkeit. Ich ergreife deine Hand. wo immer du mich hinführst, möchte ich sein. Danke, Jesus. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von dir war. Ich empfange jetzt deine Vergebung, dein neues Leben. In Jesu Namen. Halleluja. Und Vater, jetzt segne ich jeden Einzelnen, der hier vorne ist. Streckt einfach ihr an den Plätzen, steckt einfach eure Hände zu ihnen aus hier vorne. Ich möchte einmal für jeden beten. Herr, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du niemals aufgibst, Herr, sondern dass du immer neu uns nachgehst, Herr, dass du immer, ja, Handys sollten immer ausgeschaltet sein hier im Raum, Halleluja, dass du immer uns nachgehst, Herr, wo auch immer wir sind, Herr, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier vorne ist, dass du ihn gerade jetzt findest, Herr, und ihm persönlich begegnest, von Angesicht zu Angesicht. Ich setze das frei jetzt, Herr, diese Begegnung mit dir, von Angesicht zu Angesicht, Herr. Diese Begegnung mit dir, von Angesicht zu Angesicht, Herr. Oh, diese Begegnung mit dir, Herr. Du bist der, der uns in die Nachfolge ruft, Herr. Und deine Berufung ist unbereubar, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, Herr. Du machst deine Berufung und Erwählung mit uns fest, Herr. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, ja, mach Jesus real für sie, gerade jetzt, Herr. Füll sie, Herr, mit der Kraft des neuen Lebens, Herr. Füll sie mit der Kraft deiner Gegenwart, Herr. Füll sie, Herr, mit dieser ganz tiefen, innigen, engen Beziehung mit dir. In Jesu Namen, begegne ihn jetzt, Herr. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater, auch über Livestream. Begegne jeden Einzelnen, der dieses Gebet mitgebetet hat, Herr. Danke, dass dieser Ruf in die Nachfolge, Herr. Ja, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, überall, auch englischsprachige Welt, wo immer du zuhörst, ist dieser Ruf wirklich in die radikale Nachfolge. Halleluja. Er ruft dich und er sagt, folge mir nach. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und ihr, die hier vorne steht, einfach hinter euch stehen jetzt noch liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, einfach auch für euch persönlich zu beten, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr zum ersten Mal hier vorne seid, wollen sie euch auch was Kleines schenken. Dann könnt ihr euch einfach umdrehen und einfach mit ihnen kurz Kontakt aufnehmen. Und sie sind bereit, auch mit euch noch rüber ins Café zu gehen, während wir hier den Gottesdienst abschließen. Und da könnt ihr einfach auch noch persönliches Gebet empfangen und könnt einfach mit den Mitarbeitern dort ins Café gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihnen allen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und während Sie nach draußen gehen, wollen wir einfach noch die Tücher segnen hier. Hallo, ich denke, wir können jetzt auch bald wieder anfangen mit Kleidungsstücken und müssen nicht mehr nur diese eingeschweißten Tücher haben, aber heute segnen wir nochmal die eingeschweißten Tücher. Halleluja. Danke, Jesus. Streck einfach deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jeden Einzelnen, der heute Morgen nicht hier sein kann, aber der berührt werden soll von deiner Herrlichkeit und von deiner Gegenwart, Herr. Und im Namen Jesus, Herr, setzen wir jetzt deine heilende, wunderwirkende Kraft frei, Herr, zu den Menschen, Herr, die nicht hier sein können, Herr. Ich sage in dem Namen Jesus, Herr, Herzen werden geheilt, Herr, Nieren werden geheilt, Herr, Blutkrankheiten weichen, Herr. In dem Namen Jesus, dämonische Mächte, die Leute nicht schlafen lassen, fahren aus, Herr. Psychische Zwänge fallen ab, Herr. In dem Namen von Jesus, der Geist des Todes weicht von jemand auf der Intensivstation, in Jesu Namen, jemand im Hospiz, in Jesu Namen wird berührt von der Kraft Gottes, Herr. Danke, Heiliger Geist, für diesen Fluss, Herr. Danke, Heiliger Geist, für diese Wunder, Herr, die durch diese Tücher und Kleidungsstücke überall in den Nationen sich verbreiten, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Vater. Wir haben hier jetzt auch gleich im Anschluss noch das Heilungsteam, das hier vorne bereit ist, Hände aufzulegen. Es wurden eh schon viele Hände aufgelegt, aber wenn du sagst, ja, da gibt es noch etwas, für was noch nicht gebetet worden ist, und da glaube ich einfach, wenn ich zu jemandem vom Heilungsteam komme, dann werde ich gesund werden, dann komm einfach im Anschluss nach vorne und dann werden dir die Heilungsdiener die Hände noch auflegen und dir dienen. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit, über unsere Heilungshotline eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes, also erst nach dem Schlusssegen, die Telefonnummer wird aber schon mal eingeblendet, kannst kannst du anrufen unter 07158 1758 10. Also mach Gebrauch davon, wenn du Heilung brauchst. Okay? Ansonsten haben wir jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir eine kurze Pause, so 20, 30 Minuten. Könnt ihr euch einen Kaffee ziehen und so weiter. Und dann haben wir hier im Raum noch ein Treffen für alle, die sich Glory Life zugehörig fühlen. Ja, also entweder du hast vielleicht schon mal eine Zugehörigkeitserklärung mal ausgefüllt. Wir haben ja keine Mitgliedschaft, sondern es geht um Herzenszugehörigkeit. Oder aber du weißt in deinem Herzen schon seit längerem, ja, ich gehöre zu Glory Life, hier bin ich dabei, hier bin ich zu Hause. Dann kannst du einfach da dazukommen. Wir wollen euch einfach inspirierende Dinge weitergeben, Rückblick, Ausblick, verschiedene Infos, einfach auch, was so läuft bei Glory Life. Einfach seid noch mit dabei, das geht dann nochmal ungefähr eine Stunde. Also könnt euch zwischendurch, holt euch im Café eine Brezel oder ein süßes Stückchen, damit ihr mir nicht vom Fleisch fallt währenddessen. Und dann geht es eine halbe Stunde nach Ende des Gottesdienstes, geht es dann da weiter. Okay? Aber jetzt kommt die Jessica noch und gibt euch die Ansagen für die kommende Woche weiter. Und dann komme ich... Genau, und dann komme ich nochmal mit dem Schlusssegen und dann kommt die Heilungshotline und das Heilungsteam. Okay, Jessica, Halleluja. Genau, bitte alle Eltern direkt nach dem Gottesdienst oben in den Kinderräumen persönlich ihre Kids abholen. Genau, im Café, wie bereits erwähnt, gibt es noch Kaffee, Brezeln, süße Stückchen, einfach eine gemeinsame Zeit haben. Die Türen werden circa um 15 Uhr geschlossen. In Anschluss, wie erwähnt, ungefähr 30 Minuten nach dem Gottesdienst findet hier im Hauptsaal Treffen für alle, die sich Glory Life zugehörig fühlen, mit unseren Pastoren Georg und Irina. Dann geht es weiter am Dienstag, den 3. Mai um 19.30 Uhr mit unserem Glory Life Intensivabend hier im Zentrum mit Lobpreis, Gaben des Gebets, Predigen, eine wirklich starke und intensive Zeit. Wer die Möglichkeit hat, live dabei zu sein, seid alle herzlich willkommen, aber auch Livestream steht zur Verfügung für Abonnenten und Schüler. Dann geht es am Donnerstag weiter, das ist der 5. Mai und zwar um 19 Uhr mit Gebet für frischen Wirken des Geistes in der Nation, mächtige Erweckung, neue Leben, neue Ebene der Kraft und Herrlichkeit in unserem Leben. Genau. Seid auch hier bereits möglichst live dabei. Auch das Gebet ist bereits im Livestream verfügbar. Besonderheit hier, es geht nahtlos über in unsere Glory Life Schule, die um 19.30 Uhr beginnt für übernatürliche Weltveränderer hier im Zentrum. Wer auch hier die Möglichkeit hat, live dabei zu sein, seid einfach da, könnt ihr am besten von der Aktivierung optimal profitieren und auch einfach viel mehr mitnehmen. Traumbücher mitnehmen, gerade einen Hinweis bekommen, bitte alle eure Traumbücher mitnehmen, genau. Für den Donnerstag, ja? Okay, für den Donnerstag alle eure Traumbücher bitte mitnehmen, genau. Wer noch nie bei der Schule dabei war, hat auch die Möglichkeit, dreimal kostenlos zu schnuppern. Es ist jedoch immer eine Anmeldung möglich zu jeder Zeit, und zwar haben wir Formulare draußen am Infotisch oder eben durch unsere Glory Life Schulwebseite. Genau, dann geht es auch weiter am Freitag mit dem 6. Mai um 19 Uhr, gibt es hier im Zentrum Connected, besondere Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren. Dann heute in einer Woche am 8. Mai um 10 Uhr startet wieder unser Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Ladet eure Freunde, Bekannte, Verwandte und eure Nachbarn ein. Parallel gibt es einen Kindergottesdienst für alle Kids zwischen 3 und 16 Jahren. Wichtig hier, die Anmeldung ist zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr. In Anschluss, nach dem Gottesdienst, ungefähr 20 Minuten, trifft sich unser Herrlichkeits- und Evangelisationsteam hier im Jugendgottesdienstraum. Jeder, der Interesse hat oder einfach ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, ist herzlich willkommen. Dann ebenso am Sonntag, jedoch nur bei schönem Wetter, ungefähr eine Stunde nach dem Gottesdienst, findet das Treffen für Familientreffen für junge Paare und Familien mit minderjährigen Kindern statt. Ende ist circa oder gegen 16 Uhr. Dann haben wir eine Vorschau. Am 15. Mai gibt es unser gemeinsames Mittagessen im Café. Und wir wollen seit langem mal wieder ein Buffet starten. Genau. Hier ist wirklich jeder herzlich willkommen beizusteuern mit Essen, Fingerfood und Ähnlichem. Da schon mal ein Dankeschön an euch im Voraus. Dann hatten wir ja gestern unsere erste Lobpreisaufnahme, bereits erwähnt. Und werden dann am 14. Mai unsere zweite Lobpreisaufnahme starten. Hier ist auch wirklich jeder herzlich eingeladen. Es beginnt um 10.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Für das leibliche Wohl in der Mittagspause ist gesorgt. Genau. Dann haben wir auch noch die Fernsehshow von unserem Pastor Georg, Grown in Glory, auf It's Supernatural Network auf ISN. Und zwar gibt es sie jeden Samstag Punkt 9 Uhr morgens und Punkt 9 Uhr abends. Das heißt, wir können den Tag mit der Fernsehshow starten und den Tag mit der Fernsehshow beenden. Wo finden wir diese? Wir finden sie auf der kostenlosen ISN-App oder auf der Webseite von www.sittdorf.org/ISN. Genau. Alle wichtigen Termine und Informationen innerhalb des Gemeindelebens findet ihr in unseren Aufbrüchen, die am Welcome-Tisch und auf diversen Standern einfach zu finden sind. Das war's. Vielen Dank. Ich habe noch eine Ansage, und zwar hat die Tatjana eine ukrainische Flüchtlingsfamilie kennengelernt, die zwei Frauen und drei Kinder sind es, und die wohnen in Stuttgart, und sie haben eine Wohnung, aber die Wohnung ist leider komplett leer. Das heißt, keine Möbelstücke, nicht mal Matratzen sind vorhanden. Deswegen die Frage, hat jemand Möbelstücke zum Verschenken? Sie könnten auch Möbelstücke in einem Geschäft bekommen, aber diese Möbelstücke müssen mit einem Transporter transportiert werden. Vielleicht hat jemand ein großes Auto. Also wenn du entweder ein großes Auto hast oder Möbelstücke hast zu verschenken oder Matratzen oder sowas, dann melde dich einfach bei der Tatjana. Wo ist die Tatjana gerade? Ah, so, die ist beim Mentoring von den Leuten, die hier beim Aufruf nach vorne gekommen sind. Okay, da, Alexandra, winkst du mal, das ist ihre Mama. Daneben sitzt die Tatjana normalerweise. Also sprecht sie einfach an, wenn ihr da einfach helfen könnt. Großes Auto oder, wie gesagt, Möbelstücke. Okay, genau, dann am Donnerstag hat Irina schon gesagt, bitte euer Traumbuch mitbringen. Einfach, ja, deswegen ist auch immer wichtig, wir werden einiges an Aktivierung jetzt wieder haben am Donnerstag. Seid möglichst live da mit dabei. Das ist einfach, live ist live. Das ist einfach was anderes, gerade bei Aktivierungen. Gut, jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet, weil du bist live dabei. Wie Jesus sich uns offenbart. Er hat sich dir gezeigt. Und er möchte sich dir jeden Tag zeigen, indem du mit ihm vorangehst, an ihm dranbleibst, in seinem Wort liest, betest, Gemeinschaft hast mit anderen Christen, wirst du ihn immer mehr kennenlernen und immer mehr wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Er ist dein Arzt. Er ist dein Erlöser. Er ist dein Versorger. Er ist dein Leiter. Und er ist dein bester Freund. So bist du gesegnet. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Und die ganze Woche. Und bis zur Entrückung. In Jesu Christi Namen. Amen. Ihr seid gesegnet, auch ihr über Livestream. Ihr seid gesegnet, mächtig gesegnet. Ich wünsche euch den besten Sonntag. Das Heilungsteam, wie gesagt, ist noch bereit. Eine halbe Stunde lang wird hier noch gebetet. Über Telefon wird eine Stunde lang gebetet. Aber in einer halben Stunde geht es hier weiter mit dem zugehörigen Treffen dann hier im Saal. Bis dahin holt euch was zum Essen, holt euch was zum Trinken und dann in einer halben Stunde wieder hier. Okay, ansonsten den besten Sonntag. Und die beste Woche. Bis bald. Amen.